nello stesso tempo pensare a qualche problema da discutere. La relazione del dottor Goldbrunner è ancora una volta, come voi vedete, avete visto un po' dal titolo, un argomento puntuale. Vale a dire la economica pseudo-aristotelica, la sua traduzione e il suo commento da parte di Leonardo Bruni e la sua diffusione al di là delle Alpi. Un argomento, come voi vedete, che tocca sui fatti centrali dell'umanesimo italiano, ritornando a quei problemi di traduzione di cui abbiamo parlato appunto ieri. Ricordate che ieri è ritornato più di una volta il problema delle traduzioni di Aristotele e di quali traduzioni di Aristotele si possa parlare nel mondo, nell'ambiente umanistico e in relazione agli interessi umanistici. Quindi da una parte noi avremo un giro d'orizzonte fatto con la competenza che tutti conosciamo al dottor Goldbrunner relativamente ad uno dei libri interessanti, in quanto non relativi a libri di logica o di metafisica, ma relativi alla pseudo-aristotelica, allo pseudo-aristotelico libro dell'economica. Ma nello spirito di questo nostro seminario, che come voi avete avuto occasione di notare, anche con qualche inconveniente che può nascere dalle diversità delle lingue, voi avete visto che ha però sempre un respiro italo-tedesco, cioè non riguarda mai solo l'Italia, ma finisce per andare sempre al di là delle Alpi. Anche stamani, in cui sembrava che la relazione del professor Petrucci dovesse essere unicamente italiana, avete sentito come poi abbiamo finito per parlare di Massimiliano d'Asburgo e di Albrecht Dürer, e quindi siamo andati, e non una volta sola, al di là delle Alpi. Alcune vostre domande hanno proprio posto il problema specifico di varcare, per così dire, le Alpi. Il dottor Goldbrunner non si è fatto pregare, le Alpi le varcherà per sua libera scelta, per l'argomento stesso che egli ha scelto. Ripeto, come abbiamo detto, come abbiamo fatto gli altri giorni, dopo la relazione del professor Goldbrunner staremo, però riposeremo un attimo e poi avremo la nostra solita discussione. Mi auguro che sia animata non meno di quella che è stata la discussione di stamattina. I problemi che porrà il libro di questo pseudo Aristotele, di questo Aristotele aggiunto, dovrebbero essere tali da suscitare senza dubbio il nostro interesse e la nostra discussione. Quindi io lascio senz'altro la parola al dottor Goldbrunner. Un saluto. Ecco, cogliamo l'occasione anche per porgere il nostro saluto al professor Prodi, che ieri mattina non è potuto essere qui presente tra noi per l'inaugurazione, ma che è appena arrivato da Bruxelles, e come voi vedete noi possiamo, non sveliamo un segreto di Stato dicendo che è arrivato probabilmente a 1, se l'aereo non ha fatto più tardi, ma come voi vedete è arrivato alle 2, bene, e come voi vedete è subito qui fra noi, e lo ringraziamo affettuosamente e cordialmente della attenzione che ci dedica. Allora, senz'altro. Ah, poi va bene, poi è arrivato tra noi anche il professor Sottili, che farà parte, diciamo così, del nostro gruppo di lavoro in questi giorni, e che quindi salutiamo cordialmente a nome anche un po' di tutti, vero? E salvo poi a sentirlo e ad applaudirlo dopodomani. Prego. Grazie. Ich muss zum Vorausgehen zum Titel noch etwas hinzufügen. Ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt. Es müsste also, was die Verbreitung der pseudo-aristotelischen Ökonomik betrifft, ist auch Italien einbezogen, also nicht nur die Gebiete jenseits der Alpen, und zwar aus einem ganz simplen Grund. Wie es um die Verbreitung jenseits der Alpen steht, das merkt man natürlich nur durch die Konfrontation erst richtig mit Italien. Also das ist eine Vorbemerkung. Ich muss mit einer Captatio Benevolentiae beginnen, denn der Titel meiner Ausführungen hätte eigentlich heißen müssen Leonardo Brunis Übersetzung der moralphilosophischen Werke des Aristoteles und ihre Verbreitung in Italien und jenseits der Alpen. Aber über dieses Thema im gegenwärtigen Zeitpunkt zu sprechen, wäre vermessen, angesichts des Standes der Forschung. Denken wir daran, Brunis Aristoteles Übersetzungen waren durchwegs Bestseller. Von der nikomachischen Ethik gibt es über 600 Handschriften und von der Politik mehr als 500. Von den Drucken, auf die ich hier überhaupt nicht eingehen kann, ganz zu schweigen. So müssen Sie heute mit der Ökonomik vorlieb nehmen, die leichter in den Griff zu bekommen ist, da es von ihr nur etwas mehr als 230 Handschriften gibt. Das ist im Grunde bedauerlich, denn die Ökonomik hat, wie Sie gesehen haben, niemals den Verbreitungsgrad erreicht wie die Hauptwerke der aristotelischen Moralphilosophie, deren Handschriften dementsprechend ein gründlicheres Studium der Wirkung humanistischer Übersetzung erlauben würden. Andererseits aber passiert es leicht, dass die Ökonomik, da sie ein kleiner Traktat ist, bei Zitaten in Handschriften untergeht bzw. sich hinter dem Titel Moralia verbirgt. In den wenigen Fällen, in denen ich aber doch auf die Ethik- oder Politikübersetzung Brunis zu sprechen komme, geschieht dies gewissermaßen stellvertretend für die Ökonomik, in dem Bestreben, jene Wege genauer zu fixieren, welche aristotelisches Gedankengut in humanistischem Gewande ging. Die folgenden Ausführungen sind auch nicht gedacht als ein Vortrag in dem Sinne, dass ein mehr oder weniger fertiges Ergebnis meiner Untersuchungen über Leonardo Bruni und seine Übertragung der pseudo-aristotelischen Ökonomik vorgelegt wird, sondern sie dienen lediglich dazu, einen Einblick in die Arbeit zu vermitteln, die verschiedenen Probleme aufzuzeigen und offene Fragen zur Diskussion zu stellen. Ich muss einige Vorbemerkungen vorausschicken, welche die pseudo-aristotelische Ökonomik generell betreffen, um zu vermeiden, dass die nachfolgenden Ausführungen missverstanden werden. Beginnen wir mit der mittelalterlichen Ökonomik. Die Ökonomik, das heißt die Lehre vom Haus, die in der griechischen Spätantike entstand und unter dem Namen des Aristoteles Verbreitung fand, wurde im Mittelalter wenigstens zweimal aus dem Griechischen ins Lateinische übertragen. Zunächst einmal haben wir es mit der sogenannten Translatio Vetus zu tun. Bei ihr handelt es sich um eine Übersetzung in drei Büchern. Sie ist in 15 Handschriften auf uns gekommen. Ihren Verfasser kennen wir nicht. Anders steht es mit der zweiten Übertragung. Sie entstand laut expliziter Handschriften im August 1295 in Anagni und wurde wohl im Wesentlichen von Durandus de Alvernia übersetzt. Diese Übertragung, die in 82 Handschriften auf uns gekommen ist, wurde unter der Bezeichnung Recensio Durandi bekannt. Natürlich blieb es im Mittelalter nicht nur bei den Übersetzungen der Ökonomik, man kommentierte die Texte auch. Der erste, der damit begann, war der Verfasser der Übertragung von 1295, der Magister Durandus de Alvernia. Darauf folgten die Auslegungen eines Ferrandus de Hispania, des Guido Vernani von Rimini, des Walter Burley, des Johannes von Janloon, des Johannes von Lignano, des Johannes Buridanus, des Marsilius von Ingen und des Heinrich Toting von Euita. Die weiteste Verbreitung von allen mittelalterlichen Kommentaren zur Ökonomik aber fanden diejenigen des Bartholomäus von Brügge und des Albert von Sachsen. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts genügten indes, wie es scheint, die mittelalterlichen Übertragungen aus dem Griechischen dem wachsenden Interesse an der Ökonomik nicht mehr. Jedenfalls machte sich der Kaplan und Ratgeber König Karls V. von Frankreich, Nikolaus von Orem, in den 70er Jahren des 14. Jahrhunderts daran, die Ökonomik aus dem Lateinischen ins Französische zu übersetzen. Diese Übersetzung, die für die Geschichte der Verbreitung der aristotelischen Schriften von Interesse ist und die im 15. Jahrhundert einen Druck erlebt hat, wurde jüngst von Menü, von Albert Douglas Menü, neu herausgegeben. Orems Version wurde dann zu Anfang des 15. Jahrhunderts von Laurent de Premier-Fay vor 1418 revidiert. Aber es gilt festzuhalten, dass sowohl die Übertragung des Orem wie auch die revidierte Fassung des Premier-Fay ausschließlich auf das französisch sprechende Publikum beschränkt blieb. Die übrige Welt war nach wie vor auf die mittelalterlichen Übersetzungen, im Wesentlichen also auf die Recensio Durandi und die auf ihr basierenden Kommentare angewiesen. Dass diese Lektüre kein Vergnügen war, wird jedem klar, der sich die Verbum ad Verbum Methode sowohl der Übersetzer wie auch der Kommentatoren vor Augen hält. Das sollte 1420 auf 21 anders werden. Kein geringerer als der Florentiner Staatskanzler Leonardo Bruni übersetzte und kommentierte 1420 auf 21 die Ökonomik neu. Und zwar handelt es sich hier nicht etwa, wie häufig behauptet wurde, bloß um eine Revision der mittelalterlichen Übertragungen, die Bruni natürlich auch kannte, sondern der Humanist griff bei der Übersetzung des ersten Buches auf das griechische Original zurück. Für das zweite Buch gab es kein griechisches Original. Was sich der Schüler des Chrysoloras leisten konnte. Bruni ließ es freilich nicht bei einer Neuübertragung des Textes bewenden. Er verfasste darüber hinaus auch einen Kommentar zu den beiden Büchern der Ökonomik, übrigens den einzigen, den er zu einer seiner zahlreichen Übersetzungen aus dem Griechischen erstellte. Brunis Übertragung wurde, man kann es nicht anders ausdrücken, zu einem Bestseller. Wir kennen, wie schon erwähnt, für die Zeit von 1420 bis 1520 die stattliche Zahl von über 230 Handschriften und für das 15. und 16. Jahrhundert beinahe 70 Drucke. Die Gründe, die Bruni bewogen haben, die Ökonomik neu zu übersetzen, lassen sich nur im Zusammenhang mit seinen übrigen Aristoteles-Übersetzungen erfassen. Ich spreche von der nikomachischen Ethik, die 1416 auf 17 als erstes der moralphilosophischen Werke des Daguerreiten übertragen wurde, und der Politik, die mehr als 20 Jahre später den krönenden Abschluss bildete. In seiner um 1425 entstandenen Abhandlung De Interpretatione Recta begründet Bruni seine Neuübersetzung der nikomachischen Ethik. Der Glanz der aristotelischen Schriften sei durch den ungebildeten mittelalterlichen Übersetzer derart zerstört worden, dass er, Bruni, es für nötig erachtete, das Ansehen des Aristoteles als Stilisten wiederherzustellen. Derartige Überlegungen haben sicherlich auch bei der Ökonomik dem Kommentar zur Ökonomik eine Rolle gespielt. Die Erläuterungen eines Bartholomäus von Brügge und eines Albert von Sachsen müssen den Florentiner Humanisten als ebenso barbarisch erschienen sein, wie die Texte, welche ihnen zugrunde lagen. Dieses primär humanistische Anliegen, nämlich das philologische Interesse, reicht freilich nicht aus, um Brunis Übersetzertätigkeit voll zu erklären. hinzutritt, was ich als die gesellschaftspolitische Komponente bezeichnen möchte. Nämlich der Versuch, in den Schriften des Stagiriten einen normativen Ansatz für das Verständnis der eigenen Gesellschaft und des eigenen Staates zu gewinnen. Und in der Tat behandelt Bruni in seinem Ökonomik-Kommentar eingehend zwei Themen der politischen Philosophie. Es sind dies erstens die Entstehung des Stadtstaates, die unmittelbar darauf in seiner Abhandlung die Militia eine wichtige Rolle spielt, zweitens das Problem des Reichtums, das im Spannungsfeld sich diametral gegenüberstehender Positionen, stoische Ethik und franziskanisches Armutsideal auf der einen Seite und realpolitisches Interesse andererseits, in der Florentiner Gesellschaft des Quattrocento an Aktualität nichts zu wünschen übrig ließ. Beide Themen ging Bruni, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, unter Ausklammerung der christlichen Überlieferung durch einen unmittelbaren Rückgriff auf die peripatetische Philosophie an, in der er den Ansatz für das Verständnis und die Lösung der Gegenwartsprobleme suchte und fand. Die Verbreitung der Übersetzung Brunis. Unsere Kenntnis der Verbreitung und damit der Wirksamkeit von Brunis Übersetzung und Kommentar der Ökonomik steckt noch in den Anfängen. Josef Sudeck hat sich mit dieser Frage in einem Aufsatz in den Studies in Medieval and Renaissance History 1968 beschäftigt. Aber seine Untersuchung leidet von anderem ganz abgesehen vor allem an mangelnder Autopsie. Dass Brunis Ökonomik einem Bedürfnis der Zeit entsprach, bezeugt die große Zahl der Handschriften und Drucke zur Genüge. Die mittelalterlichen Übersetzungen hatten allmählich ausgedient, sie kamen aus der Mode. Diese Behauptung darf freilich nicht dahingehend verstanden werden, als seien die mittelalterlichen Übersetzungen nach 1420-21 überhaupt nicht mehr kopiert und benutzt worden. Es gibt, wie wir noch im Einzelnen sehen werden, sehr aufschlussreiche Zeugnisse dafür, dass die Recensio Durandi noch bis weit in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts hinein eine gewaltige Wirkung ausübte, namentlich im akademischen Bereich. So ließ zum Beispiel Guillaume Fisch noch 1455 die Übertragung des Durandus für sich abschreiben. Und Ermolao Barbaro hielt an der Universität Padua in den 70er Jahren Vorlesungen auf der Basis der mittelalterlichen Übersetzungen der Ethik und Politik und arbeitete mit der Ökonomikübertragung des Durandus, nicht mit derjenigen Brunis. Einiges zur Methode. Bevor wir weiterfahren, ein Wort zur Methode. Wie lässt sich das eindringen? Und die Wirkung humanistischer Übersetzungen in den deutschsprachigen Raum, denn davon soll ja im Folgenden vorwiegend die Rede sein, nachweisen. Zunächst einmal anhand der Kodizes selbst. Sei es, dass sie in Deutschland geschrieben wurden, sei es, dass sie in Italien entstanden und von dort ihren Weg nach Deutschland fanden. Dass in diesem Zusammenhang Schreiber- und Besitzervermerke eine große Rolle spielen, versteht sich von selbst. Zweitens, besonderes Augenmerk ist auf jene Handschriften zu richten, die von, ich möchte sagen, Transalpinen, also von Schreibern nördlich der Alpen, und Besitzern oder Gelehrten kommentiert oder glossiert wurden. Drittens, die auf uns gekommenen Handschriften reichen natürlich nicht aus. Sofern die Kodizes selbst verloren gegangen sind, müssen wir uns fragen, gibt es Kataloge von Humanistenbibliotheken, in denen solche Texte erwähnt werden? Wann und auf welche Weise wurde die Ökonomikübersetzung des Leonardo Bruni nördlich der Alpen zum ersten Mal bekannt? Die Antwort auf diese Frage lautet wahrscheinlich auf dem Konzil von Basel. In einem Bücherinventar des Benediktinerklosters Wiblingen in Süddeutschland wird nämlich unter der Überschrift Libri Manuscripti hoc decennio beim Jahr 1432 erwähnt, explicit Commentarium Leonardi Aretini in Libros Economicorum Aristotelis, finitus Basileae in dies Sancti Benedicti. Es bedarf keiner großen Fantasie, um die Ökonomikabschrift, die am 21. März 1432 in Basel beendet wurde, mit dem Konzil in Verbindung zu bringen. Nichts liegt näher als die Vermutung, dass ein italienischer Konzilsteilnehmer den Text nach Basel mitbrachte, wo er gleich zu Beginn der Kirchenversammlung kopiert wurde. Zweifellos eine weitere Bestätigung für die überragende Bedeutung, welche dem Konzil von Basel als Ort der Begegnung zwischen den Vertretern der deutschen und italienischen Geisteswelt zukommt, worauf zuletzt Gianni Zippel in seinem 1963 erschienenen Aufsatz über die Anfänge des deutschen Humanismus und den italienischen Humanismus im 15. Jahrhundert zurück hingewiesen hat. Leider ist die Handschrift nicht mehr erhalten, sodass wir über ihre Wirkung auf den deutschsprachigen Raum nichts erfahren können. Die Frage, wer denn wohl von den italienischen Konzilsteilnehmern den Text der neuen Ökonomikübersetzung nach Basel mitgebracht habe, ist berechtigt, lässt sich aber nicht einfach beantworten. Man mag an Personen wie den Kardinal Cesarini, an Enea Silvio Piccolomini oder auch an Ambrogio Traversari denken, aber wir können es nicht beweisen. Von den bekannteren italienischen Konzilsteilnehmern besaßen nachweislich nur zwei den Text von Brunis Ökonomik. Der eine ist Francesco Pizzolpasso, dessen Exemplar, es handelt sich um den Ambrosianus I-115 Super, auch die Nikomachische Ethik in der Version Brunis enthält. Diese Handschrift ist mit vielen Marginalglossen versehen, die von der Hand des Mailänder Erzbischofs stammen. Der andere ist der Kardinal Domenico Cabranica. Ihm gehörte der Rossianus 784, der ebenfalls außer der Ökonomik noch Brunis Übertragung der Nikomachischen Ethik enthält. Aber es scheint fraglich, ob Cabranica die Handschrift schon zur Zeit seiner Tätigkeit in Basel erworben hatte. Manche Anzeichen sprechen dafür, dass die Kopie erst in den 40er Jahren des 15. Jahrhunderts entstand. Mehr als diese wenigen Vermutungen konnte ich nicht ausmachen. Wie es in Deutschland um eben diese Zeit, um die Erkenntnis der pseudo-aristotelischen Ökonomik bestellt war, erfahren wir vielleicht am besten aus der Handschrift SI 250 der Solothurner Zentralbibliothek, welche die Verhältnisse an der Universität Leipzig paradigmatisch widerspiegelt. Der Kodex enthält neben anderen Aristoteles-Texten auch die Ökonomik mit der dazugehörigen Lectura Ordinaria, welche der Student Johannes Pauli de Lorch, der zur Natio Bavarorum gehörte, am 27. Juli 1432 zum Abschluss brachte. Grundlage dieser sich noch ganz in scholastischen Bahnen bewegenden Vorlesung ist selbstverständlich nicht die Übertragung Brunis, sondern die mittelalterliche Version, und zwar die sogenannte Recensio Durandi. Dazu passt denn auch die ganz jenseits bezogene Schlussbemerkung der Abschrift Boni economi erimus non tantum in presenti vita, sed postia in futuro preparare nobis dignitur, qui vivi trinis et unus amen. In welchem Maß die mittelalterliche Ökonomikübertragung auch noch das ganze 15. Jahrhundert hindurch auf das geistige Leben nördlich der Alpen, insbesondere auf den Lehrbetrieb in den Universitäten Einfluss nahm, zeigt am besten ein Blick auf die Handschriften der sogenannten Recensio Durandi. Während von den insgesamt 15 Handschriften der Translatio Vetus, die auf uns gekommen sind, 13 aus dem 14. Jahrhundert und nur 2 aus dem 15. Jahrhundert stammen, davon eine von 1408 und die andere wohl auch noch aus der Zeit vor Brunis Übertragung, sieht es bei der Recensio Durandi ganz anders aus. Von den insgesamt 82 Handschriften, die wir kennen, entfallen 43, also etwas mehr als die Hälfte, auf das 14. Jahrhundert. 39 Kodize stammen aus dem 15. Jahrhundert, davon 21 nach 1420-21, also nach dem Erscheinen von Brunis Ökonomik, während der Rest, nämlich 18, generell auf das 15. Jahrhundert datiert wird, sodass darin auch Handschriften enthalten sind, die vor 1420-21 kopiert wurden. Am interessantesten sind für uns jene 21 Handschriften, die ganz sicherlich nach dem Erscheinen von Brunis Ökonomik geschrieben wurden. Sie entstanden nämlich mit einer Ausnahme. Es handelt sich um einen Urbinus Latinus, samt und sonders aus dem Gebiet nördlich der Alpen. Und zwar stammen 13 aus Deutschland, je 2 aus Böhmen und der Schweiz und je eine aus England, Schweden und Paris. Bei letzterer handelt es sich um den Kodex, den Guillaume Fichet 1455 für sich schreiben ließ. In ähnlicher Weise schrieb Hartmann Schädel 4 Jahre später, 1459, die Recensio Durandi für sich ab, CLM 130. Betrachtet man die deutschen Handschriften näher, so fällt auf, dass 9 von 13 aus der akademischen Welt stammen. Nämlich 4 aus Erfurt, 2 aus Freiburg und je eine aus Heidelberg, Ingolstadt und Leipzig. Mit anderen Worten, der akademische Unterricht bewegte sich an diesen Universitäten noch ganz in den Bahnen des Mittelalters. Brunis Übersetzung hatte weithin noch keinen Einfluss gefunden. Dabei ist Leipzig noch ein sehr frühes, genauer gesagt zu frühes Beispiel. Denn wenn es stimmt, dass Brunis Ökonomikübersetzung erst 1432 auf dem Weg über das Konzil von Basel in die Welt nördlich der Alpen Eingang gefunden hat, dann ist es unmöglich, dass sie sich in nur wenigen Wochen den universitären Bereich eroberte. Wie langsam dieser Vormarsch vor sich ging, lässt sich an zahlreichen Handschriften ablesen. Erfurt, 1456 bis 61 las Johannes Scholl die Bilvedia, die nikomachische Ethik in der Version des Robert Große Teste, die Politik in der Übersetzung des Wilhelm von Mörbecke und selbstverständlich die Ökonomik in der Fassung des Durandus de Alvernia. Mehr als 10 Jahre später, 1472, las und erklärte der Karmeliter Matthias Farinator an der Universität Erfurt die Ökonomik noch immer auf der Grundlage der Recensio Durandi. Auch 2 Jahre später hatte sich an dem Erfurter Lehrbetrieb nichts geändert. Ethik, Politik und Ökonomik wurden nach wie vor im Gewande der mittelalterlichen Übertragungen doziert, obschon zu dieser Zeit Bruni an deutschen Universitäten kein Unbekannter mehr war. In Uppsala kopierte schließlich der Suppositus Universitatis Uppsalensis Olaus Johannes Scuto noch 1484 die Recensio Durandi. In Süddeutschland war es nicht anders. Urban Gluckheimer aus Moosburg, der 1472 in Ingolstadt zum ersten Dekan der Artisten der Via Moderna bestellt wurde, besaß ein Exemplar mit der Recensio Durandi, das er später zusammen mit anderen Büchern der Universität Ingolstadt vermachte. Und ein anderer Lehrer derselben Universität, Georg Zingel, seit 1475 in Ingolstadt, hatte in seiner Bibliothek die Politik von Ökonomik des Versor, also die Recensio Durandi, stehen und las die Ethik des Geraldo Sodonis, nicht diejenige des Leonardo Bruni. Und wie sah es in Italien aus? Nicht sehr viel anders. In den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts bereitete man sich auf die Universitätsexamina nicht anhand von Brunis Übersetzungen des Aristoteles vor, sondern benutzte die mittelalterlichen. So wenigstens machte es Ugolino Pisani aus Parma. 1436 auf 37 kopierte er die Ethik, Politik, Magna Moralia und Rhetorik. Handschrift 1141, Suppe der Ambrosianer. Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres legte unser Ugolino an der Universität Bologna seine juristischen Examina ab und erwarb den Doktorhut. Aber im Unterschied zu unserem Leipziger Studenten wusste der Italiener schon, dass es neben der alten, von ihm kopierten Übersetzung der Ethik auch eine neue gab, womit nur die Übertragung des Leonardo Bruni gemeint sein kann. So fügt er zur Ethik 8 am Rande hinzu, et hoc pro traductore antiquo. Aber auch dort, wo humanistische Texte sich im 15. Jahrhundert ausbreiten, räumen die Mittelalterlichen noch lange nicht vollständig das Feld. Vielmehr kommt es häufig zu einer Art friedlicher Koexistenz zwischen beiden Übersetzungssystemen, wie sie für zahlreiche Handschriften des Spätmittelalters und Wiegendrucke charakteristisch ist. Hier einige Beispiele. Im Codex 189 des Magdalen College in Oxford, der dem Theologieprofessor Nicholas Good gehörte, steht die Recensio Durandi zwischen Brunis Übersetzung der Ethik und Politik. Ein besonders instruktives Beispiel ist der Casanatensis 656. Die Handschrift gehörte dem Kastellan der Engelsburg und Vertrauten von Paul II., Rodrigo Sanchez de Arevalo. Dass dieser Freund von Platina und Kardinal Bessarion einen in schöner humanistischer Kursive geschriebenen Kodex, der außer der Ökonomik noch die Ethik und Vita Aristoteles von Bruni enthielt, sein eigen nannte, verwundert niemand. Zahlreiche Randglossen zeigen, wie sehr sich Rodrigo mit den Texten beschäftigte. Aber interessanter ist noch ein anderes. Brunis Ethikübertragung wird förmlich von einem Wald von Interlinear- und Marginalglossen eingesäumt. Und diese Erklärungen sind nun ganz unhumanistisch. Es sind die Glossen des Gerardus Odonis, das heißt, es handelt sich um den Ethikkommentar des Franziskaner Gerardus Ö, 1290 bis 1349, der selbstverständlich auf der mittelalterlichen Version basiert und hier, wir wissen nicht von wem, kurzerhand der humanistischen Übertragung aufgepfropft wurde. Etwas ganz Ähnliches geschah später beim Druck. Der dritte Band der Junta-Edition von 1550 in Venedig enthält den Ökonomiktext Brunis mit dem Kommentar des Averroes. Bevor wir uns aber mit der Verbreitung der Ökonomikübersetzung Brunis im deutschsprachigen Raum näher beschäftigen, zunächst ein Blick auf das Herkunftsland Italien. Wer kopierte, wer besaß, studierte und glossierte in Italien Brunis Ökonomikübersetzung? Welche sozialen Schichten interessierten sich für den pseudo-aristotelischen Traktat? Diese Fragen, die im Mittelpunkt von Sudecks Untersuchung stehen, bedürfen einer methodischen Vorbemerkung. Dass sich nur ein Bruchteil von Brunis Publikum erfassen und beschreiben lässt, liegt auf der Hand. Die Ursachen hierfür sind verschiedenartiger Natur. In erster Linie haben wir mit Verlusten in der handschriftlichen Überlieferung zu rechnen. Aber auch in zahlreichen erhaltenen Kodizes bleiben Schreiber, Besitzer oder Glossatoren anonym, da jeglicher Eintrag fehlt. Dass Handschriften ihren Besitzer wechselten, ist bekannt. Aber nur in den allerwenigsten Fällen sind wir über die Vorgänge genauer unterrichtet. Und nur ausnahmsweise wissen wir über jenen Teil der Leserschaft Brunis Bescheid, der nicht eine Ökonomik-Handschrift sein eigen nannte, sondern sie auslieh, las, studierte, vielleicht sogar glossierte. Ungeachtet dieser methodischen Prämisse lässt sich im Falle der Ökonomik Brunis Publikum erstaunlich genau abgrenzen und beschreiben. Die Resultate von Kapitel 3 und 4 bei Sudeck entsprechen den Erwartungen. Für die neue humanistische Version interessierte sich der hohe Adel. Neureiche Florentiner Kaufleute vom Typ eines Francesco Sassetti, gebildete Laien und vor allem der Klerus einschließlich der Orden. Während sich Brunis Übersetzung in diesen für die neuen humanistischen Ideen aufgeschlossenen Kreisen relativ rasch durchsetzte, hielten die Universitäten noch lange an den mittelalterlichen Übertragungen fest. Bezeichnend ist, wie wir schon gesehen haben, dass Ermolao Barbaro noch im Quattrocento mit der mittelalterlichen und nicht der humanistischen Version arbeitet. Erst in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts und im frühen 16. Jahrhundert, so behauptet Sudeck, setzte sich Brunis Übertragung auch in den gelehrten Kreisen und vereinzelt sogar an den Artistenfakultäten in Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland durch. Vergleicht man jedoch Sudecks Ergebnisse mit der handschriftlichen Überlieferung, so fällt auf, dass die Kodizes ein weitaus differenziertes Bild von Brunis Publikum vermitteln, als dies bei Sudeck der Fall ist, der weithin auf veraltete Kataloge oder unzureichende Beschreibungen angewiesen war. In keinem anderen Abschnitt der Arbeit macht sich die fehlende Autopsie der Handschriften so negativ bemerkbar als gerade hier. Im Folgenden wird daher versucht, Sudecks Ausführungen zu ergänzen. Es ist natürlich im Rahmen dieses Vortrags nicht möglich, die Geschichte jeder einzelnen Handschrift zu referieren. Im Allgemeinen soll daher nur auf diejenigen Kodizes näher eingegangen werden, die von Sudeck nicht berücksichtigt wurden oder falsch beschrieben wurden, deren Überlieferungsgeschichte aber für die Verbreitung der Ökonomie von primärer Bedeutung ist. Auf das rege Interesse reicher Florentiner Kaufleute an Brunis Übersetzung hat Sudeck zu Recht hingewiesen. Dieses Interesse erschöpfte sich aber nicht nur in dem Erwerb von Ökonomikhandschriften, sondern schlug gelegentlich auch in aktive Kopistentätigkeit um. So wurde die Handschrift Additional C264 der Bodleian Library in Oxford von Paulus Johannis de Manassés aus Terni geschrieben, der 1425 auf 26 in Florenz das Amt des Officialis Major der Wollweberzunft bekleidete. Ein Spross der neureichen und politisch einflussreichen Florentiner Kaufmannsfamilie Cocco, Jacopo di Cocco, nennt sich als Schreiber des Codex Harley 3651 im Britischen Museum, der die Ökonomik überliefert. Am 4. Oktober 1475 vermachte Jacopo die Handschrift der Bibliothek der Kanoniker von San Salvatore in Florenz, Pro Remedio Anime Sue. Neben den Kaufleuten zeigte sich vor allem die breite Schicht des niederen Adels und der literarisch gebildeten Juristen an Brunis Ökonomik interessiert. Das vielfältige Echo, welches die neue humanistische Übertragung in diesen Kreisen hervorrief, fand in einer Reihe von Handschriften seinen Niederschlag. So gehörte der Codex Palatinus 239 der Bibliotheca Palatina in Parma, der Brunis Ökonomikübertragung mit Kommentar enthält, einem der profiliertesten Florentiner Politiker in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, dem mehrfachen Gonfaloniere di Giustizia und Freund Savonarolas, Francesco Valori. Ob von seiner Hand auch einige der zahlreichen, eine aufmerksame Lektüre verratenden Marginalglossen zum ersten Buch stammen, entzieht sich meiner Kenntnis. Zwei Handschriften führen uns nach Siena. der Codex L656 der Kommunalbibliothek von Siena, in schöner humanistischer Buchschrift geschrieben, stammt aus der Feder des Sienesen Achrisius Nadinus. Die Bemerkung am Ende von Brunis Übersetzung der Nikomachischen Ethik, die ebenfalls in der Handschrift enthalten ist, ist auch für die Niederschrift der Ökonomik aufschlussreich. Ethicorum liber Aristotelis explicit Fauste. Quem absolvit Nadinus Acrisius Senensis, sui exerciti gratia, tum pro Senensis senatu custos massane arcis insistiva. Quarta nonas marzi ab incarnazione fili Dei, anno millissimo quadrigentissimo quadragissimo ottavo, die Ökonomik wurde also vor 1449 März 4 geschrieben. Vermutlich hat sie Acrisius ebenso wie die Ethikübertragung im Kastell von Massa Marittima zu Übungszwecken kopiert. Wer war Nadinus Acrisius? Nadino di Francesco Acarici wurde als Spross einer berühmten Sieneser Familie 1411 geboren. Er saß 1440 und 1445 im Concistoro als Vertreter per il Terzo di Città und nahm bis in die 70er Jahre des 15. Jahrhunderts aktiv am politischen Geschehen seiner Vaterstadt teil, wie wir aus den Akten des Sienese Staatsarchivs ersehen. Die im Codex Harley 4883 des Britischen Museums enthaltene Abschrift der Ökonomik verdanken wir dem Sieneser Ritter und Rechtsberater Lodovico Petronio. Er brachte sie am 3. Juli 1452 zum Abschluss, nachdem er unmittelbar vorher zwischen dem 3. März und 21. April Brunis Übersetzung der Politik kopiert hatte. Diese Leistung mutet umso eindrucksvoller an, als Lodovico in der gleichen Zeit ein öffentliches Amt bekleidete, das er nach eigener Aussage keineswegs vernachlässigte. Auf Folio 122 der Handschrift heißt es: Libri Aristotelis de Republica explicium, quod politicorum opus inscribitur, excripsit Ludovicus Petronius aeques et iure consultus. Quod ex orsus quinto nonas martii quinquagesimo tandem die absolvit. Quo tempore amplissimum gereret magistratum, brevi opus ingens explevit, curande rei publice non defuit. Principium fine, millesimo quadrigentissimo quinquagesimo primo, finis principio millesimo quadrigentissimo quinquagesimo secundo. Worin bestand nun dieser amplissimus magistratus? Lodovico war im März, April 1452 Vertreter des Terzo di Città im Concistoro. Petronio, der uns auch aus seinem Briefwechsel mit Pier Candido de Cembrio bekannt ist, übersetzte Appians Werk über den Dritten Punischen Krieg ins Italienische. Seine Begeisterung für Brunis historisch-literarische Arbeiten war so stark, dass er 4 Jahre später die Bello Italico adversus Gotos ins Volgare übertrat. In Mailand war es der mit den führenden Humanisten seiner Zeit befreundete Doktor beider Rechte Niccolò Arcimboldi, Magister Intratarum Ducalium Extraordinariarum des Herzogs Filippo Maria Visconti, der sowohl die Ethik wie auch die Ökonomikübersetzung Brunis für sich abschreiben ließ. D'Ambrosianus, H. 184 Inferior, ist, wie sich das für eine Arbeit, die ein hochstehender Funktionär des Herzogs von Mailand in Auftrag gegeben hat, gehört, reichlich verziert, in den Initialen sogar mit Gold und Farben. Wichtiger aber ist ein anderes. Niccolò ließ die Handschrift nicht nur für sich kopieren, sondern fand, soweit wir sehen, auch Zeit, sie eifrig zu studieren, wie die Marginalflossen beweisen. Den Text der Ökonomik verglich er sogar mit der mittelalterlichen Version. So heißt es, Folio 110, Vers im Text, si sacra pudicitia, am Rande, in veteri, si sanctas mentis. Und an anderer Stelle, auf demselben Blatt, im Text, Herculem, am Rande, in veteri, secundum Orfeo. Im Herbst 1453 kopierte Bernardo Bembo, der Vater des Kardinals Pietro Bembo, die Ökonomik. Die Handschrift 630 der Biblioteca Comunale in Treviso, vom 20-jährigen Bembo in zierlicher, humanistischer Kursive geschrieben, enthält Brunis Isagogikon und das erste Buch der Ökonomik mit Vorrede. Beachtung verdient der Eintrag in roter Tinte am Ende des Isagogikon. Finis adest compendioli huius, quod ego Bernardus Bembus, huiusce modi pangracianis scripturis, Paulo ante deditus, scriptitavi, indicat enim literarum multiplicitas. Anno Christi, millesimo quadragentesimo quinquagesimo tertio septimo idus octavrias. Quaitem die idem ego etatis me annum vicesimum dies sic dixerim faventibus usque adio bene consumptum redeo, was wohl redo heißen muss. Singulis oris posti midiam diei ago deint viginti unum ad dei libido. Einige der Marginalglossen zur Ökonomik stammen sicherlich von der Hand Bernardos. Ferner ist der Veroneser Notar Ludovicus Campania zu erwähnen, der Ende des 15. Jahrhunderts eine Ökonomik-Handschrift besaß. Unter den Lesern von Brunis neuer Ökonomikübertragung verdient Tommaso Cambiatori eine besondere Hervorhebung, obschon sein Name in den Handschriften nicht begegnet und Sudeck ihn vermutlich aus diesem Grund unerwähnt ließ. Aber der aus Reggio Emilia stammende Jurist, Dichter und Philosoph ist für uns deshalb von einzigartigem Interesse, weil wir in diesem Falle ausnahmsweise auch die Reaktion auf Brunis Übersetzung kennen. Cambiatori griff nämlich Bruni scharf an, wegen dessen positiver Beurteilung des Reichtums in der Vorrede zur Ökonomikversion. Und Bruni hatte hierauf alle Mühe, den Freund davon zu überzeugen, dass seine Verteidigung und Schätzung des Reichtums im Einklang stehe mit der platonischen und peripatetischen Philosophie. Neben dem niederen Adel, den Juristen und Florentiner Kaufleuten interessierte sich in Italien vor allem die Geistlichkeit, der Weltklerus ebenso wie die Ordensleute für die neue Ökonomikübersetzung, ein Phänomen, das keineswegs überrascht. Denn zur Thematik, die für den Theologen ohnehin akut war, kam nun die gefällige Form. Brunis flüssiges Humanistenlatein war ganz anders als die schwerfälligen und häufig unverständlichen mittelalterlichen Übersetzungen dazu angetan, weiten Kreisen der Geistlichkeit den Zugang zum Verständnis der aristotelischen Schriften zu erleichtern. Eine stattliche Zahl von Handschriften, die weltgeistlichen und Klöstern gehörten, ist bereits bei Sudeck aufgeführt. Hierzu einige Nachträge. So besaß zum Beispiel der Kardinal Domenico Grimani gleich zwei Ökonomik-Handschriften. Ferner ebenso, Ebenso wenig fehlte die humanistische Übertragung in der Bibliothek des Kardinals Bessarion. Der Codex CL491 der Marciana war sein Eigentum. Ob jedoch Bessarion die Ökonomik je gelesen hat, möchte ich aus mehreren Gründen in Frage stellen. Dagegen besteht kein Zweifel, dass der Kardinal Domenico Capranica die Ökonomik nicht nur besaß, sondern auch studierte. Der schon vorher erwähnte Rossiano 784 der Vatikanischen Bibliothek, der vermutlich in den 40er Jahren des 15. Jahrhunderts in Siena geschrieben wurde und nebst anderem auch Brunis Übersetzung der Nikomachischen Ethik und der Ökonomik enthält, war Eigentum des Kardinals. Drei Randglossen zum ersten Buch der Ökonomik von der Hand des Capranica bezeugen seine aufmerksame Lektüre. Die Klöster standen dem Weltklerus an Aufgeschlossenheit für Brunis neue Übersetzung nicht nach. So gehörten der Kongregation von Santa Giustina in Padua drei Ökonomikhandschriften, die alle ausgeliehen wurden und nicht mehr ins Mutterkloster zurückkehrten. Der Conventus Suppressus C726-77 der Biblioteca Nazionale Centrale in Florenz und der Laurentianus Strozzi 56 kamen an die Badia von Florenz, während der Codex Additionnel 27491 des Britischen Museums Eigentum des Girolamo Aliotti in Arezzo wurde. Im Gegensatz zur Adel, Geistlichkeit und Bourgeoisie stand die akademische Welt Brunis Ökonomikübersetzung lange Zeit misstrauisch und reserviert gegenüber. In diesem Zusammenhang ist es gewiss bezeichnend, dass sich, wie gesagt, Ermolao Barbaro noch im späten 15. Jahrhundert der mittelalterlichen und nicht der humanistischen Version bediente. Andererseits haben wir für Italien zumindest einen Anhaltspunkt, dass die Ökonomik Brunis doch relativ früh auch in den Lehrbetrieb Eingang gefunden hat. Ich spreche von dem Laurentianus Plutaeus 42,15, der von dem Grammatikprofessor Bartolomeus Petri de Neruccis aus San Gimignano geschrieben ist, und zwar nach 1431. Die Ökonomik enthält die Glossen des Nerucci, darunter die besonders wertvolle auf Folio 165 Recto, die zeigt, dass man die neue Übersetzung genau mit der mittelalterlichen verglich. Nam cibus restaurativus est, medicina vero laxativa ad adiciendum aliquid a corpore, et idio in alia translatione, und das ist die mittelalterliche Digitur Pharmacia. Es handelt sich, wie gesagt, um eine Vermutung, nicht um einen Beweis, dass Brunis Ökonomik zu Vorlesungen Verwendung fand. Einen weiteren Anhaltspunkt besitzen wir in dem Codex 343 der Bibliotheca Clasensi in Ravenna. Dies in humanistischer Kursive geschriebene Papierhandschrift, die neben der Ökonomik auch Brunis Version der Nikomachischen Ethik beinhaltet, war Eigentum des Magisters Matthäus de Gipso, der seit 1438 an der Universität Bologna Grammatik und von 1451 bis 1485 Rhetorik und Poesie lehrte. Wir wissen nicht, wann der Kodex in den Besitz Gipsos kam, doch sind wir sicher, ob die Marginalglossen zur Ethik und Ökonomik tatsächlich, wie es scheint, von seiner Hand stammen. Entscheidend ist jedoch der Nachweis, dass Brunis Übersetzung der Ethik und Ökonomik an der Universität Bologna vor 1485 zur Kenntnis genommen und studiert wurde. Und wie sieht es nun jenseits der Alpen mit der Verbreitung von Brunis Ökonomik aus? Welche soziale Schichten interessierten sich hier für den Traktat und den Kommentar? Waren es dieselben Kreise wie in Italien, also hoher Adel, Kaufleute, gebildete Laien, niederer Adel und literarisch interessierte Juristen? Vor allem aber die Geistlichkeit, sowohl der Weltklerus wie auch die Orden? Oder lassen sich Unterschiede feststellen? Und wenn ja, welcher Art sind diese Unterschiede und wie lassen sie sich erklären? Bevor wir uns an den Vergleich heranmachen, ein Blick auf die Zahlenverhältnisse. Von den über 230 Ökonomikhandschriften Brunis, die wir heute kennen, entfallen 120, also etwas mehr als die Hälfte, auf Italien. Während es die deutschsprachigen Länder auf nicht mehr als 30 Kodizes bringen, also auf ein Viertel von dem, was Italien hat. Hinzu kommt, dass eine Reihe dieser transalpinen Handschriften stumm bleibt. Wir kennen weder ihre Schreiber noch Besitzer noch Glossatoren, geschweige denn ihre Leser. So kommt es, dass unser Bild der transalpinen Überlieferung wesentlich matter und bescheidener ausfällt als die bunte, abwechslungsreiche literarische Landschaft Italiens. Um mit den negativen Unterscheidungsmerkmalen zu beginnen. Zwei gesellschaftliche Schichten scheiden nördlich der Alpen, soweit das die Überlieferung erkennen lässt, aus. Der hohe Adel und die Kaufmannschaft. Sieht man von Heinrich IV. Von Frankreich ab, in dessen Privatsammlung sich eine Kopie der Ökonomik befand, so ist uns kein hoher Adeliger bekannt geworden, der Brunis Werk sein eigen nannte. Im Gegensatz zu Italien, wo etwa König Ferrante von Neapel, der Herzog Federico von Montefeltro, die Farnese sehr wohl Kopien des Traktats besaßen. Auch in der Corvignana wird man vergeblich nach der Ökonomik suchen. Wenn am Heidelberger Hof Brunis Übersetzung der Ökonomik und der Ethik spätestens 1467 bekannt war, das ist der Palatino Latino 1010 der Vatikaner, so war dies keinesfalls das Verdienst des Kurfürsten Friedrich des Siegreichen, sondern vielmehr das seines Hofkaplans Matthias von Kemnath. Unter seinem Monogramm steht die Jahreszahl 1467. Auf welche Weise aber kam Matthias, der Freund und Zechkumpan Peter Ludes, zu dem Kodex? Der Möglichkeiten gibt es natürlich viele. Denken wir nur an Matthias' Stellung am Hofe. Nur eine möchte ich hier vortragen, weil sie aus zeitlichen und anderen Gründen sehr nahe zu liegen scheint. Wir wissen, dass der Kurfürst Friedrich I., nach dem Weggang von Luder aus Heidelberg 1465 einen Italiener als Poet und Orator an die Universität berief, den Doktor der Rechtswissenschaften Petrus Antonius aus Finale, der vorher in dem burgundischen Dol und in Basel tätig gewesen ist. Der Aufenthalt in Heidelberg ist, wie Sie wissen, nicht gerade zur Zufriedenheit des Finariensis verlaufen. Aber so viel ist sicher, dass der Italiener mit unserem Matthias von Kemnath befreundet war, möglicherweise sogar schon vor seiner Ankunft in Heidelberg. So ist es durchaus denkbar, dass Matthias durch seinen Freund Petrus Antonius Finariensis in den Besitz der Handschrift gelangt. Aber mehr als diese Hypothese soll hier nicht vorgetragen werden. Ganz schlimm aber steht es mit der Kaufmannschaft. Mir ist nördlich der Alpen kein Handelsherr oder Zunftmeister bekannt geworden, der eine Ökonomik sein eigen genannt, gelesen, geschweige denn kopiert oder gar glossiert hätte, wie wir dies in Italien gar nicht so selten angetroffen haben. Die Ursache hierfür mag in dem niedrigen Bildungsgrad der transalpinen Kaufmannschaft zu suchen sein. Anders verhält es sich mit der Geistlichkeit. Der angesehenste deutsche Kirchenfürst, der Brunis Ökonomik mit Kommentar besaß, war zweifellos Nikolaus von Kues. Es handelt sich um den Kodex 179 der Bibliothek des St. Nikolaus Hospitals in Kues, der aus drei Teilen besteht. Erstens, Brunis Übersetzung der aristotelischen Politik steht am Anfang, dann folgt die nikomachische Ethik in der Übertragung Brunis, die 1453 von Peter Erkelenz, dem Sekretär des Kardinals, nicht weit von hier, nämlich in Brixen, kopiert wurde. Schließlich folgt die Ökonomik. Der Kardinal, der seit 1451 in Brixen residierte, ließ die drei Traktate für sich kopieren und studierte sie eifrig, wie wir anhand seiner zahlreichen Glossen es sehen können. Freilich darf in diesem Zusammenhang nicht verschwiegen werden, dass sich die Glossen des Cusanus ausschließlich auf die Politik und Ethik beziehen. Zur Ökonomik findet sich nur ein einziges Nota am Rand. Im Übrigen erweist sich der Text der Ökonomik bei genauerer Betrachtung als eine ziemlich flüchtige Kopie. Ich erwähne hier nur ein Merkmal: im Kommentar fehlen an allen drei Stellen die griechischen Wörter. Aber dergleichen passiert auch anderswo. In dem Exemplar der Ökonomik, das dem Kardinal Bessarion gehörte, sucht man vergeblich, ebenfalls vergeblich, die drei griechischen Wörter. Stellung zu nehmen ist noch zu der Behauptung, die Zippel in seinem Aufsatz über, den ich vorher erwähnt habe, über die Anfänge des deutschen und italienischen Humanismus 1963 aufgestellt hat. Laut Zippel gehen einige zentrale Motive von Nikolaus politischem und gesellschaftlichen Denken, und zwar modern ausgedrückt die fortschrittlichen Motive, genauer gesagt handelt es sich in der Concordantia Cattolica um die optimistische Betrachtungsweise des Menschen als ein Animal Natura Politicum und um die immanentistische Hervorhebung der juristischen und moralischen Autarkie des Staates, auf die Lektüre des wahren Aristoteles zurück, den der Cusaner vermutlich schon vorher, sicherlich aber seit 1453 in den Übersetzungen des Leonardo Bruni gekannt hat. Dazu ist Folgendes zu sagen. Erstens, die Concordantia Cattolica entstand 1432 auf 33. Zweitens, die Ökonomik wird an keiner Stelle der Concordantia erwähnt. Drittens, von den Werken des Aristoteles werden in der Concordantia zitiert. A. Die nikomachische Ethik einmal, und zwar in der mittelalterlichen Übersetzung. B. Die Politik mehr als ein Dutzendmal, aber selbstverständlich stets in der mittelalterlichen Übertragung, zumal die Version Brunis nicht vor 1438 beendet war. Damit sei keineswegs geleugnet, dass Nikolaus von Cus Brunis Ethik, Ökonomik und Politik schon vor 1453 kannte. Im Gegenteil, es ist höchst wahrscheinlich, dass er mit diesen Übersetzungen auf dem Konzil von Basel bekannt wurde. Aber für die Übernahme aristotelischer Gedanken mussten nun einmal die mittelalterlichen Übersetzungen herhalten und nicht diejenigen Brunis, die es wie zum Beispiel die Politik zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Ob sich in anderen Werken des Cusaners der wahre Aristoteles, nämlich derjenige in der Übersetzung des Leonardo Bruni, nachweisen lässt, diese Aufgabe möchte ich dem Kennen der Werke des Cusaners überlassen. Andere Kleriker brachten ihre Ökonomik aus Italien mit. So ließ zum Beispiel der Bischof von Ely, William Grey, während seines Italienaufenthaltes 1444 bis 1454 die Ethik, Politik und Ökonomik des Aretinus kopieren. Heute Oxford Balliol College 242. Auch der böhmische Humanist und Freund des Aeneas Silvio Piccolomini, der Propst Johannes Rabenstein, brachte, als er 1469 aus seinem freiwillig gewählten Exil in Italien nach Böhmen zurückkehrte, nebst anderen zwei Ökonomikhandschriften in seine Heimat mit. Das eine war die Recensio Durandi, die er in Italien erworben hatte, und das andere die Übertragung Brunis, Übertragung der Ökonomik, die Rabenstein eigenhändig 1464 oder kurz davor in Pavia kopiert hatte. Beide Handschriften waren in der Stiftsbibliothek Schlegel, die letztere ging 1945 verloren. Nicht selten begegnet Brunis Ökonomik auch bei Domherren. So kopierte 1469 in Konstanz der Kanoniker Michael Christian Brunis Aristoteles Übersetzungen, also die nikomachische Ethik, die Ökonomik und die Politik. Die Handschrift gelangte 1628 auf 29 zusammen mit den anderen Beständen der Konstanzer Dombibliothek an das Weingartner Benediktinerkloster. Heute Stuttgart Habit 12. 8 Jahre später, 1477, vermachte in Regensburg der Kanoniker Paul Megle seine Kopie der Ökonomik dem dortigen Dominikanerkloster, CLM 13572. In diesem Zusammenhang sah auch der Speyerer Domvikar Friedrich Steinhuser genannt, der sich gleichfalls für Leonardo Bruni und seine Übersetzungen interessierte, obgleich die Ökonomik bei ihm nicht vorkommt. Steinhuser kopierte 1460 4 Stücke Brunis, von denen 3 die Übersetzung der nikomachischen Ethik betreffen. Sie sind im Halleianus 3568 des Britischen Museums einer humanistischen Sammelhandschrift enthalten. Erstens Brunis Vorrede zu seiner Ethikübersetzung. Zweitens das Isagogicum Moralis Discipline. Drittens die Widmung der Ethikübersetzung an Martin V. Und viertens Brunis Brief an Ugo Benzi zur Rechtfertigung seiner Ethikübersetzung. Die Ökonomik, beziehungsweise was man eher erwarten sollte, Brunis Vorrede zu seiner Ökonomikübersetzung ist, wie gesagt, nicht enthalten. Aber das kann auch reiner Zufall sein. Entscheidend ist das Interesse in Deutschland für die neuen Aristoteles-Übersetzungen, das durch diese Handschrift dokumentiert wird. Dabei wäre es natürlich interessant, in Erfahrung zu bringen, an welchem Ort Steinhuser die Stücke kopiert hat. Geschah es in Deutschland oder in Italien? Hat Steinhuser etwa an einer italienischen Universität studiert und in dieser Zeit die Texte abgeschrieben? Wir wissen es nicht, die einschlägigen Quellen geben über ihn keine Auskunft. Neben dem Weltklerus die Orden dienen bei der Überlieferung der Werke Brunis im deutschsprachigen Raum eine ebenso wichtige Rolle zufällt wie in Italien. Von dem Benediktinerkloster Wiblingen, das dem frühest bekannten Text der Ökonomik Brunis jenseits der Alpen, nämlich die Basler Kopie von 1432, besaß, war schon die Rede. Auch das Benediktinerkloster auf der Reichenau hatte die neue Ökonomik. Die Benediktinerabtei Otto Beuren gelangte in den Besitz der Ökonomik, die dem Georg Trimmel aus Pappenheim gehört hatte. Über den Vorgang ist nichts Näheres bekannt, die Erwerbung dürfte aber erst im Laufe des 16. Jahrhunderts erfolgt sein. Von dem Dominikanerkloster St. Blasius in Regensburg war gleichfalls schon die Rede. Es bekam die Ökonomik 1477 durch Legat des Kanonikus Megle vermacht. Auch bei den Prämonstratensern und Zisterziensern scheint es nicht an Interesse für die neue Übertragung gefehlt zu haben. So besaß das Prämonstratenserkloster Park in Löwen ein Exemplar der Ökonomik. Von dem Zisterzienserkloster Heilsbronn haben wir nur die Nachricht, dass Abt Petrus Wegel 1467 auf 68 Proquingue voluminibus videlicet epistoli Senece, epistolis Petrarche, Valeriano, nicht Valerio Maximo, declamationibus Quintiliani et translatione nova Leonardi Aretini 24 Gulden ausgegeben hat. Diese Translatio nova kann eigentlich nur die Übersetzung der Ethik, Ökonomik und Politik sein. Zumindest ist es sehr wahrscheinlich, dass Wegel den gesamten neuen Aristoteles und damit auch die Ökonomik für sein Kloster gekauft hat. Mit der oben erwähnten Kongregation von Santa Giustina in Padua, die gleich über 3 Handschriften der Ökonomik verfügte, kann sich im transalpinen Raum nur noch die Kartause von Basel messen. Die vermutlich aus dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts stammende Handschrift F210 der Universitätsbibliothek Basel brachte ein gewisser Heinrich von Winterthur bei seinem Eintritt in die Kartause mit. Eine etwas längere Geschichte hat der Codex AN414. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden, gehörte er einem nicht näher bekannten Berchtold Kirsenmann aus Horb und kam dann an Ludwig Moser de Turego, rinfeldensem proto notarium per contractum licide devolutus, den seinerseits bei seinem Eintritt der Kartause vermachte, pro quo suisque oretur heißt es. Die wichtigste von allen Basler Handschriften der Ökonomik aber ist F1.2. Sie enthält die Nova Traductio der Ethik, Ökonomik und Politik des Leonardo Bruni und war Eigentum des Johannes de Lapide. Nähere Angaben über die Herkunft des Kodex fehlen, aber das dornenblattartige Ornament bei den Initialen spricht für eine französische Provenienz. Da Heinlein vom Stein in seiner Pariser Zeit bis 1474 ausgesprochen mit seinen humanistischen Interessen beschäftigt war und sich erst in Basel den theologischen Studien und insbesondere der Predigt zuwandte, liegt die Annahme nahe, dass er die neue Aristoteles-Übersetzung in Paris erstanden hat. Sowohl der Text der Ethik wie auch der Ökonomik haben mehrfach Marginalglossen, die aber wohl nicht von Heinleins Hand stammen. Dagegen sieht es so aus, als habe Heinlein auf Folio 2 Verso, nämlich in Ethik-Vorspann, die drei im Text fehlenden griechischen Wörter am Rande manu propria nachgetragen. Vom Klerus zurück zu den Laien. Bei der italienischen Überlieferung fiel auf, wie Sie sich erinnern, dass Brunis Übersetzung der moralphilosophischen Werke des Tagiriden gerade beim niederen Adel und bei den literarisch gebildeten Juristen großen Anklang fand. Dasselbe Phänomen begegnet, soweit wir anhand der Quellen feststellen können, auch nördlich der Alpen, aber wie es scheint in erheblich reduziertem Umfang. Dass ein Bibliophile wie der Nürnberger Stadtarzt Hartmann Schädel, 1440 bis 1514, neben der mittelalterlichen Übersetzung der moralphilosophischen Werke des Aristoteles auch die humanistische Übertragung Brunis besaß, wird niemanden überraschen, zumal Hartmann Schädel in Padua Medizin studiert hatte. In seiner Bibliothek stand aber nicht nur die lateinische Ökonomik, Hartmann nannte auch ein griechisches Original sein. Aber schon bei einem anderen Humanisten und Zeitgenossen des Schädel, dem Augsburger Patrizier Sigismund Gossenbrod, 1417 bis nach 1488, sind wir nur auf Vermutungen angewiesen. Es ist wahrscheinlich, dass Sigismund Brunis Ökonomik kannte, möglicherweise von seinem Studium in Italien her. Er könnte aber auch den Text selbst besessen haben, denn in Gossenbrods Bibliothek standen nachweislich auch andere Werke des Aretinas, wie zum Beispiel die Übertragung der Politik, das Isagogikon Moralis Discipline und die Vita Aristoteles. Sucht man freilich nach weiteren Namen aus niederem Adel oder Bürgertum, die mit der Verbreitung der moralphilosophischen Werke des Aristoteles in Verbindung stehen, so gerät man zusehends in Verlegenheit. In Polen erstellte Bernhard von Lublin, ein Schüler des Filippo Buonaccorsi von San Gimignano, aber erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts Exzerpte aus Buch 1 und 2 der Ökonomik, vielleicht eine Art humanistischer Autoritatis. Und 1518 kopierte ein Adeliger aus Posen, Cristoforo Kosciuszko, Buch 1 und 2 der Ökonomik, und versah den Text mit Marginal- und Interlinearglossen. Aber damit sind wir bereits im 16. Jahrhundert angelangt, in dem neben der lateinischen Übersetzung zusehends der wahre Aristoteles, nämlich der griechische, ins Gesichtsfeld rückt, während Brunis Ökonomikübertragung nun vor allem im Zusammenhang mit dem Kommentar des Le Vêvre de Table eine Rolle zu spielen beginnt. Ich brauche Sie an dieser Stelle nur an den Briefwechsel des Bonifatius Amerbach zu erinnern. Von einem Bereich soll abschließend noch die Rede sein, der bisher nicht gebührend zu Wort gekommen ist, ich meine den akademischen. Wir haben gesehen, wie übermächtig die mittelalterlichen Aristoteles-Übersetzungen bis tief in das 15. Jahrhundert hinein die Universitäten diesseits und jenseits der Alpen beherrscht haben. Dennoch war es nicht zu verhindern, dass seit den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts Brunis Übertragung der moralphilosophischen Werke des Aristoteles nördlich der Alpen auch an den Universitäten die Aufmerksamkeit auf sich lenkten und allmählich an Terrain gewann. Wie immer man zu diesen neumodischen Produkten des Aretinas stehen mochte, eines war sicher, man hatte nun eine Vergleichsgrundlage zu den mittelalterlichen Versionen und konnte je nach Bedarf der einen oder anderen den Vorzug geben. Sehen wir uns das älteste bekannte Beispiel einer solchen Handschrift nördlich der Alpen an. Es handelt sich um den Codex KC101 der Zentralbibliothek in Zürich. Diese Handschrift gehörte dem Magister Johannes Gandenhemer, der sie später dem St. Martinskloster in Zürich vermachte und enthält Brunis Ethik, Ökonomik und Politik. Die Abschrift entstand 1464. Diese Handschrift wurde gründlich studiert. Ja, sie diente vermutlich sogar Vorlesungszwecken wie ein Blick auf den Inhalt, auf die den Inhalt erschließenden Kapitelüberschriften und vor allem auf die zahlreichen Marginal- und Interlinearglossen verrät, mit denen besonders die Ethik reich gesegnet ist. Gandenhemer führt bei seinem Studium der Ethikübersetzung Brunis nicht nur allerlei Lesarten an, sondern vergleicht auch an zwei Stellen die neue mit der alten Ethikübertragung, die einmal sogar besser abschneidet als die neue. Am Rande steht alias nisi vetus translatio habet, et melius. Und beim Proömium zur Ökonomik fällt sein Blick unverzüglich auf Brunis positive Einstellung zum Reichtum, worauf er durch eine rotgeschriebene Marginalglosse Divitiarum Laus aufmerksam macht. Die nächste Handschrift führt uns an die Universität Ingolstadt. Der CLM 8482, der Folio 152 Verser bis 155 Rektor, Brunis Übertragung des ersten Buches der Ökonomik mit der Widmung, aber ohne Kommentar überliefert, ist zwischen 1465 und 78 geschrieben und gehörte dem Doktor beider Rechte Wolfgang Vetter aus dem niederösterreichischen Herzogenburg, der als Lector Ordinarius Synovis Juribus Pontificalibus an der Universität Ingolstadt tätig war. Also vermutlich den lieber Sextus und die Clementinen las, wie ich mich von Stefan Kuttner habe belehren lassen. Nach Vetters Tod kam die Handschrift an die Ingolstädter Artistenfakultät. Dass der Text Vorlesungszwecken diente, halte ich so gut wie für ausgeschlossen. Die Sammelhandschrift war Bestandteil der Privatbibliothek des Professors. Gleichwohl ist sie ein Beispiel dafür, wie Brunis Übersetzungen in akademischen Kreisen Einzug hielten. Im Übrigen besaß die Artistenfakultät Ingolstadt laut Katalog von 1492 einen Druck der Ethik, Politik und Ökonomik Brunis, vermutlich den Straßburger Druck des Johann Mentelin von 1469. Es ist der erste Druck der Werke Brunis. 1473 oder jedenfalls kurz darauf kopierte in Basel der Magister Bernhard Egelin aus Altkirch sowohl die Ethik wie auch die Ökonomik Brunis. Egelin, der das Amt des Rektors der Universität Basel zwischen 1478 und 1496 viermal bekleidete, galt seinen Zeitgenossen als Insignis Lux Patriae. Dass Brunis Ökonomik zu Studienzwecken diente, dürfte außer Frage stehen. Aber als noch aufschlussreicher erweist sich die Ethik. Egelin hat nämlich nicht nur den Text Brunis, sondern unmittelbar im Anschluss daran einen mittelalterlichen Kommentar zur Ethik kopiert. Wie häufig im 15. Jahrhundert, so stehen sich auch hier humanistische Übersetzung und scholastische Interpretation direkt gegenüber. Manche Ökonomikhandschriften lassen sich nur sehr schwer einem bestimmten Bereich zuordnen. Zu ihnen gehört auch der Codex 450 der Universitätsbibliothek Freiburg. Der Band besteht zum größeren Teil aus Drucken. Erst im letzten Teil haben wir es mit einem richtigen Manuskriptum zu tun. Dieses beginnt mit Brunis Ökonomik, die 1507 von Konrad Schraude von Allensbach geschrieben wurde. Aber wer war Konrad Schraude von Allensbach? Die gedruckten Quellen sagen nichts über ihn aus. Lehrte er an der Universität Freiburg, wie ich fast annehmen möchte? Da er ja nicht nur den Text kopiert, sondern ihn auch glossiert hat. Dabei zitiert er Christoph Rolandino, Augustinus und Apuleius. Zu dem Passus Surgere Prius führt Augustinus an, in felix vero quem sol apprehenderit in lecto. Unser Konrad kannte sich aber auch in der humanistischen Literatur aus. Das verrät uns ein Petrarca-Zitat, das sich freilich nicht auf die Ökonomik, sondern auf das dritte Buch der Offizier des heiligen Ambrosius bezieht. Aber zu mehr als der Vermutung, dass es sich hier möglicherweise um eine Handschrift handelt, die einem Professor der Universität Freiburg am Anfang des 16. Jahrhunderts gehörte, reichen unsere Unterlagen nicht aus. Wie sehr in Deutschland Mittelalterliches und Humanistisches ineinander fließen, nicht anders im Grunde als in Italien, wo in den 60er Jahren der Augustiner-General Guglielmo Becchi die Ökonomik kommentierte auf der Grundlage von Brunis Übertragung, aber nicht in humanistischer Art, sondern unter engem Anschluss an den Kommentar des Bartholomäus von Brügge, noch ganz im traditionellen Stil der Scholastik, sei zum Schluss am Beispiel der Handschrift Otto Beuren O84 aufgezeigt. Die gesamte Handschrift wurde am Ende des 15. Jahrhunderts von Georg Trimmel aus Pappenheim, Baccalaureus der Universität Leipzig, geschrieben. Der Text der Ökonomik ist derjenige der Übersetzung Brunis. Er wird von einem Kommentar begleitet, der sich einwandfrei als Kommentar des Albert von Sachsen identifizieren lässt. Das Paradoxe daran ist, dass sich der Kommentar des Albert von Sachsen ja nicht auf die Übersetzung Brunis bezieht, sondern auf die sogenannte Recensio Durandi. Eine humanistische Übertragung wird also durch einen mittelalterlichen Kommentar erklärt, nicht anders wie bei Brunis Ethik im Casanatensis 656 und dem Kommentar des Gerard Oed. Das sieht im konkreten Fall dann folgendermaßen aus. Brunis Text lautet: Quasi impossibile sit non diligentis domini, diligentes esse vicarios, während in Alberts Kommentar steht, quando pater familias ist negligens, impossibile superastatores, nicht vicarios, esse solicitos. Unser Pappenheimer kannte aber auch, und das macht das Spiel noch farbiger und komplizierter, den Kommentar Brunis, den in den Marginalglossen zitiert. Aber er begnügte sich nicht mit den von Bruni angeführten Stellen aus dem klassischen Repertoire, sondern zitiert Passagen aus Juvenal, Plinius, Ovid und Seneca, die beim Aretiner nicht vorkommen, ganz zu schweigen von einem Genesis und einem Matthäus-Zitat. Wie immer Trimmel zu diesen Zitaten kam, sie sind in jedem Falle ein beredtes Zeugnis für seine überaus eifrige Beschäftigung mit der Ökonomik. Auch an persönlichen Bemerkungen unseres Schreibers fehlt es nicht. Zu der Stelle Brunis, nisi enim quis bonum exemplum disse breburit, imitatorem diligentiae habiturum non existimant, neque in re familiari, neque in aliis, schreibt er unverhohlen: Prelati tot mortibus digni sunt, quod vitiosa exempla adsubtidos transmittunt. Und nicht genug damit, an vier Stellen begegnen auch deutsche Marginalglossen, und zwar sprichwörtliche Redensarten, die zeigen, wie gut unser Trimmel den Text der Ökonomik verstanden hat. So glossiert er auf Folio 74 den Hand, Und die Frau redt vor den Mann, so soll man die Hennen braten und die Frauen mit ungebrannter Aschen berotten. Soweit also diese reizvolle Vermischung von humanistischer Übersetzung und mittelalterlichen lateinischen, humanistischen lateinischen und deutschen Erklärungen, die das Ohr des Leonardo Bruni sicherlich ganz empfindlich gestört hätte. Für uns dagegen ist sie ein hochinteressantes Dokument dafür, dass die Ökonomik, die 1432 zum ersten Mal nördlich der Alpen aufgetaucht ist, am Ende des 15. Jahrhunderts ganz stark in die deutsche Welt eingedrungen war. Das verwundert nicht. Der nächste Schritt, nämlich eine deutsche Übersetzung, war ohnehin schon vollzogen. Spätestens seit den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts gab es eine deutsche Bearbeitung der Ökonomik. Eine Kopie davon ist in der Handschrift MK 23 der Bibliothek des Fürsten Niedrigstein von Nikolsburg, heute Universitätsbibliothek Brünn, auf uns gekommen. Damit stehen wir an der Schwelle zum 16. Jahrhundert. Das neue Jahrhundert interessierte sich nicht nur für den wahren, das heißt den griechischen Aristoteles. Es lernte nun die Übersetzung Brunis, vor allem durch den Kommentar des Lefebvre d'Etaples, die 104 Konklusionen des Virgilius Wellendörfer von 1512 und die Metaphrase des Nikolaus Beraldi von 1515 kennen, denen allen die Texte Brunis zugrunde lagen. Ferner spielte die Ökonomik in der Methodendiskussion des protestantischen Aristotelismus und der entstehenden Wissenschaft von der Politik eine nicht unwichtige Rolle. Aber derartige Betrachtungen haben nichts mehr mit unserem Thema zu tun. Ich danke Ihnen. Il dottor Goldbrunner per la sua ricca, ampia e circostanziata relazione che ci ha posto nel cuore di una serie di problemi che direttamente e indirettamente già sono entrati in discussione. Prima di tutto il problema delle traduzioni di Aristotele, alle quali si accennava all'inizio, e abbiamo notato che queste traduzioni sono soprattutto traduzioni dei libri morali. Ma poi come questa traduzione del Bruni si sia venuta affermando lentamente, con una sua, diciamo, penetrazione collegata ad una trasformazione anche del mondo della cultura e della società sia in Italia che in Germania. E dobbiamo aggiungere, e non è uno dei nostri minori motivi di gratitudine, con puntate che sono andate verso la Francia da una parte, verso la Polonia e la Boemia dall'altra. Cioè noi abbiamo visto come la penetrazione di questa traduzione sia una penetrazione lenta, ma che nel giro di poco meno di un secolo ha raggiunto in particolare la Germania, ma si è affermata nell'Europa intera. Non posso veramente entrare nei particolari perché io ne ho notato qualcuno, ma i particolari sono di una tale ricchezza che noi ci auguriamo di poterla leggere poi o come è nostro augurio nei quaderni che noi speriamo di fare di questi nostri seminari o dove sarà possibile, perché abbiamo avuto occasione di sentire date, titoli di codici, collocazioni di biblioteche, tutta una serie di elementi, vero, che naturalmente non potevamo inseguire per non perdere di attenzione a quello che veniva dopo, ma la cui importanza, mi permetto di dirlo, non è sfuggita certo né a me né, voglio dire, agli ascoltatori che lei ha avuto, come al solito, attentissimi. In altre parole, attraverso la marcia, il cammino, la diffusione di una traduzione, noi abbiamo seguito in realtà la diffusione, la trasformazione di un modo di sentire e di essere. Quando alla traduzione, alle traduzioni e ai commenti medievali vediamo sostituirsi la traduzione e il commento del Bruni, noi ci troviamo di fronte ad una trasformazione che è trasformazione non solo e non unicamente, diciamo così, di curiosità intellettuale, ma che, come lei del resto ha notato ponendo in rilievo alcune caratteristiche di questa opera, di questo complesso d'opera, tutto un interesse ed una cultura che si diversifica e si rinnova. Dopodiché non mi resta se non pregarvi di intervenire, perché gli argomenti di cui avete sentito sono argomenti vari e molteplici. Ritengo che e noi italiani e gli altri amici e colleghi tedeschi avranno certamente da domandare, da porre dei problemi, perché ce ne sono problemi di natura, alcuni di voi che sono più direttamente interessati al problema delle traduzioni possono avere problemi codicologici, problemi di trasmissione e di diffusione che, come abbiamo già visto stamattina a proposito della scrittura umanistica, non si sono potuti trattare nel corso della pur ricca e vasta trattazione del dottor Goldbrunner, e tutta una serie di problemi, insomma, e generali e particolari, che io ritengo e mi auguro che voi non lasciate cadere, perché la discussione che una trattazione come quella che ci ha fatto il dottor Brunner richiede è una discussione che io ritengo debba essere la più vasta e d'altra parte la più varia possibile, potendo andare da discussioni puntuali e precise su questo o su quel codice alle discussioni più ampie su quello che è la presentazione, soltanto il solo fatto della presentazione di un certo Aristotele da parte di un certo uomo in una società che si precisa con un suo volto ed una sua fisionomia. Passiamo quindi dalla codicologia alla, si direbbe oggi, sociologia di una realtà che attraverso una traduzione ed un'opera di diffusione si rivela e si precisa. Quindi ce n'è, come si suol dire, diciamo noi italiani, ce n'è per tutti i gusti. I colleghi tedeschi che hanno più ancora e più facilmente di noi potuto apprezzare il lavoro del dottor Goldbrunner, io spero che i nostri colleghi tedeschi vorranno anch'essi non perdere l'occasione di un dibattito che può essere estremamente ricco e fecondo. E allora, come avevamo detto, dopo questa non direi riassunto, perché ci sarebbero state ben molte altre cose da notare e da dire, dopo questo mia breve sintesi, prendiamo i nostri 15 minuti di intervallo e poi riprenderemo. Anche così il dottor Brunner avrà modo di restare. Könnte man sagen, dass dies irgendwie mit der Übersetzungsart und Weise, wie die Sie ja darauf hingewiesen haben, eine völlig ahumanistische ist, dass sie ja eben mit marginal und interlinear, was dann versehen ist, zurückführt? Oder hängt das irgendwie damit zusammen? Also, was ja, ich habe mich vielleicht nicht ganz deutlich genug ausgedrückt. Ich habe auch den ersten Teil, im Titel steht hier die Übersetzung und Kommentierung. Ich habe das aber einfach gekürzt. Ich kann hier nicht 2 Stunden reden. Aber es ist so, Leonardo Bruni hat die beiden Bücher der Ökonomik übersetzt und dazu einen durchgehenden Kommentar verfasst, zum ersten und zum zweiten Buch, der mit den mittelalterlichen Kommentaren nur eines gemeinsam hat, nämlich, dass er immer ein Lemma bringt und dann zu dem Lemma die Ausführungen. Wenn von marginal und interlinear Glossen die Rede ist, war bei mir, so ist das, bezieht sich das nicht auf den Kommentar, sondern ist sie eine Handschrift, die zu Lehrzwecken dient, also sagen wir Brunis Handschriften, die dann kopiert wurden, die wurden von den Kopisten, also und zwar muss man jetzt, wenn wir auf heute früh Bezug nehmen, die Gleichung Copista Humanista und nicht Humanistica mit Randnoten versehen. Das ist also ein zusätzliches Element, was der Lehrer macht, der Professor, indem er an den Rand hinschreibt, also entweder Nota oder Video, oder er bringt wirft einen Namen aus, oder er vergleicht, wie das häufig der Fall ist, mit der alten Übersetzung. Bei Gantenheimer zum Beispiel ist an allen Stellen wird die alte Übersetzung dann gebracht und Stellung genommen. Melius, Peius, oder er schreibt er gibt irgendwelche, er teilt eher irgendwelche Attribute. Aber insofern war das vielleicht ein Missverständnis, dass damit mit der mangelnden Verbreitung an den Universitäten zusammenhängt. Der Grund, weshalb die Übersetzung Brunis so spät in den universitären Bereich vorstößt, in den akademischen Lehrbetrieb, der liegt meiner Ansicht nach daran, dass sich die Form der Kommentierung Brunis viel weniger eignet für den Unterricht als die der mittelalterlichen Kommentatoren. Ich habe das im anderen Zusammenhang in der in der Schrift der Senatskommission für Humanismusforschung ausgeführt. Worin unterscheidet sich nun dieser Kommentar Brunis von den mittelalterlichen Kommentatoren? Und da gehört diese ganzen etymologischen Entwicklungen, dieser ganze Ballast der scholastischen Methode, der ist bei Bruni über Bord gegangen sozusagen. Da ist nichts mehr da, sondern er versucht von seiner Seite aus den Inhalt zu interpretieren, aber unter ganz anderen Aspekten, nämlich nicht unter den scholastischen, für die Universität gemachten Gesichtspunkten, sondern wie ich behaupte, man kann es auch bestreiten, unter Gesichtspunkten, die sich auf die politischen Verhältnisse von Florenz im Anfang des Quattrocento beziehen. Nämlich, Bruni sagt im Kommentar, das, was die Leute in Florenz in Umgebung hören wollten, oder er glaubte, dass sie das hören mussten. Und zwar die beiden entscheidenden Fragen, dann werden auch Zitate gebracht, wenn er sagt, so sagt Juvenal oder bei Ovidi oder bei vor allem dann Cicero natürlich, die Republika. Aber dann werden die beiden Hauptfragen gebracht, was ist der Staat, wie ist der Staat entstanden? Und zweitens, das Problem des Reichtums. Das spielt eine ungeheure Rolle bei Bruni. Für was ist das Geld da? Was machen wir mit dem Geld? Ist das etwas Positives? Ist das etwas Negatives? Also nicht, das ist ein ganz unscholastischer Kommentar, und insofern hat er sich wirklich effektiv für die Universität gar nicht geeignet. Das erklärt das späte Einsickern in diese Kreise. Jedenfalls wüsste ich kein anderes Phänomen im Augenblick vorzubringen. Während wir bei der Ethik- und Politikübersetzung, vor allem Ethikübersetzung, da ist ja das Manko besteht darin, dass Bruni keinen Kommentar geschrieben hat. Nun, der Professor, der kann ja nicht nur die Ethikübersetzung des Leonardo Bruni vortragen. Er braucht einen Kommentar. Und da lag es natürlich nahe, wenn es keinen humanistischen gibt, dann nimmt man eben einen mittelalterlichen. Und dieses Empfinden, was wir haben zwischen heute, das ist ja doch weitgehend modern geprägt, dass man sagt, hier genau trennt Mittelalter und hier humanistisch. Aber den Zeitgenossen war das dann oft egal. Ist kein Neuer da, nimmt man den Alten. Nicht? So erklären sich Dinge, dass Gerard Oeths Kommentar zur zur Ethik dann auftaucht oder auch die Sachen, wie man in Basel dann die Ethik interpretierte, das erklärt sich nur damit, dass man eben nichts anderes zur Hand hatte. Ich weiß nicht, ob ich... Ich muss meine völlige Unkenntnis gestehen. Ich wollte nur eins fragen. Sie sprachen von den drei Übersetzungen, die bekannt waren, also die Translatio Vetus, ja. Und dann gibt es noch eine dritte, Herr. Also Sie sagten jetzt drei. Und dieses Blumen. Ah, es gibt noch eine vierte, ja. Ja, aber die existiert nur in Stücken. Ich wollte nur noch mal das Verhältnis verstanden. Der Blumen ist ja also sehr viel eleganter, flüssiger. Ja. Die anderen beiden seien Wort für Wort Übersetzungen. Das sind, also es ist so, wenn man die sogenannte Translatio Vetus, die man nicht genau datieren kann, sie dürfte, man schätzt, dass sie irgendwann in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstanden ist, jedenfalls vor 1295. Es gibt eine lange Diskussion darüber mit Charles Thuriot und anderen Leuten, die zum Teil damals behaupteten, die sogenannte Translatio Vetus sei später als die Recensio Durandi. Aber kurzum, heute kann man wohl sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die Translatio Vetus entweder den 60er, 70er Jahren des 13. Jahrhunderts entstanden ist, dann die Recensio Durandi und dann die Brunis. Nun gibt es zwischen der Translatio Vetus und der Recensio Durandi einen Unterschied. Schon die Recensio Durandi ist etwas flüssiger übersetzt als die Translatio Vetus, die ganz hart doch das Verbum Adverb, die Verbum Adverbum Methode befolgt. Ja. Also der Durandus, der sich sehr lange hielt. Ja, ja, ja. Stellt Bruni gegenüber auch sachlich philologischen Fortschritt. Ja, ja. Oder ist es so, wie wir sie letztes Mal angedeutet haben, dass der nun auch versucht hat, also der Aurist, den ich gestern erwähnt habe, der ist, ich muss es sagen, der ist ein wirklich der Einzelfall, den ich feststellen konnte. Im Allgemeinen ist es so, es gibt bei Bruni ein paar Fehler in der Übersetzung oder andere, ja, es gibt ein paar Fehler. Es gibt andere Übersetzungen, die aber darauf zurückzuführen sind, dass Bruni eine andere griechische Überlieferung benutzt hat. Und, aber generell kann man sagen, dass die Brunis Übersetzung nicht nur flüssig ist, sondern an schwierigen Stellen hat die im Lateinischen einfach nicht wiederzugeben sind, oder sagen wir, da können Sie nicht Verbum ad Verbum machen, sondern Sie müssen den Sinn wiedergeben einer solchen Phrase, das hat Bruni gemacht. Es ist genauso, er hat wirklich verwirklicht, was er in die Interpretation Erecta einmal sagt, dass er das nicht als Majestätsbeleidigung bezeichnet, wenn er abweicht, als Krimenleser Majestatis, wenn er von dem wörtlichen Übersetzung abweicht, dort, wo er den Sensus wiedergeben muss. Ich habe das mal untersucht, es gibt Beispiele, eine Reihe von Beispielen, gerade in der Ökonomik dafür. Man kann es nachvollziehen. Es gibt Stellen in der Ökonomik, versuchen Sie mal, das ins Deutsche zu übersetzen, das müssen Sie umschreiben irgendwie. Aber da hat er den Sinn getroffen. Denn auch für die Recensio Durandi gilt großenteils das, was für die Translatio Vetus gilt und auch natürlich für einen großen Teil der mittelalterlichen Übersetzung, dass sie die lateinische Übersetzung erst anhand des griechischen Textes verstehen. Das wird erst transparent, was heißt das eigentlich, wenn man das Griechische da hat? Ach, so heißt es, muss so heißen, weil die griechische Konstruktion völlig beibehalten ist. Ein ganz simples Beispiel, was in jedem mittelalterlichen Ökonomikkommentar vorkommt, diese Wiedergabe des griechischen Genitivs, dass der im Lateinischen auch wiedergegeben wird, wo im Lateinischen der Ablativ sein muss, nicht? Und das hat also, das ist bei Bruni überhaupt keine Frage, dass solche Dinge ganz glatt gehen. Strittig sind ein paar Stellen, wo man das Gefühl hat, da ist er mit leichter Hand darüber hingegangen. Es hat wahrscheinlich auch pressiert. Nun ist der Traktat ja nicht groß, aber ich bin ja nicht einer Meinung mit Baron, was die Entstehung des Traktats betrifft. Meinte Bruni, hätte das in dieser Fastnachtswoche da geschrieben und hatte diese Datierung für falsch. Aber dass das relativ schnell alles ging, dass der Kommentar auch schnell verfasst wurde, das würde ich annehmen. So viel Zeit hatte der Leonardo Bruni gar nicht. Bitte schön. Also ist okay. Ich glaube, man kann also Ihre Argumentation in Bezug auf die Rezeption der Brunischen Ökonomischen Universität mit anderen Argumenten meine unterstützen. Und zwar die deutsche Artistenfakultäten sind sehr konservativ und stehen sehr skeptisch den Normen gegenüber. Wenn wir bedenken, welches Leben die ersten Humanisten in den Artistenfakultäten gehabt haben, wann die überhaupt auftauchen. Und noch in den 70er Jahren des Jahrhunderts kriegt man Bauchschmerzen, wenn man die Hefte der Artisten, der Studenten der Artistenfakultät in Ingolstadt durchblättert. Ja. Manchmal ist ein Brief von Petrarca das einzige humanistische Zeug des ganzen Heftes. Ja, ja. Und als klassische Literatur dann kommt die Formula Honeste Vitae. Umsonst. Deshalb also glaube ich also, dass die Brunische Übersetzung auch deshalb so. Schon die italienische Universität war konservativ, aber auf der anderen Seite der Alpen war das Leben für also die Humanisten noch. Und es ist, ich würde so sagen, wenn man, ich hatte ursprünglich vor, hier nur über diese Ausbreitung in Deutschland zu reden. Vielleicht auch dann noch einen Blick auf Spanien, Frankreich und England zu werfen, obwohl das gar nicht so interessant ist. Die spanischen Handschriften, die werden erst am Ende des Jahrhunderts interessant, und zwar mit der, indem das in der Spanische übergeht. Es gibt auch eine spanische Übersetzung, darunter ein berühmtes Beispiel, der Corregidor von Cadiz, der hat... Der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein. Er war Anfang des 16. Jahrhunderts Korregidor von Cadiz, also Statthalter in Cadiz. Der hat die Ökonomik ins Spanische übersetzt und hat sich einen Scherz erlaubt, indem er nämlich die Widmung, Leonardo Bruni hat der Ökonomik eine Widmung vorausgestellt an Cosimo de' Medici. Und die hat er ins Spanische übersetzt, aber modifiziert. Also nicht eine Übersetzung gemacht, sondern eine spanische Bearbeitung in Form eines Briefes an seine Frau. Indem er ihr, ja, das ist ein hochinteressantes Beispiel, er führt ihr vor, also pass auf und das Leben der Familie und darunter ein wichtiges Motiv bei Bruni, der Reichtum. Wozu dient der Reichtum? Der Reichtum, der ist interessant. Unsere ganze Gesellschaft beruht auf Geld. Denn ohne Geld, da können wir unseren Kindern gar keine Erziehung angedeihen lassen. Unsere Kinder könnten gar keinen Fortschritt machen, könnten nicht in Berufe hineinkommen, wenn wir nicht das Geld hätten. Die könnten auch nicht die klassische Literatur adaptieren, wenn sie nicht das Geld ihrer Väter hätten. Wie besucht man Schulen ohne Geld? Und so schreibt er dann seiner Frau, du pass auf, das Geld ist also sehr, er gibt es aber für sein eigenes Produkt aus. Und sagt dann, und da gibt es eine Schrift eines Italieners, der hat sich dazu geäußert, und das ist dann Leonardo Bruni, der wird ins Spanische übersetzt. Das ist eine Besonderheit. Aber ich wollte Folgendes sagen, ich bin abgekommen davon, das nur von Deutschland aus darzustellen, weil Italien als Bezugspunkt auch für unsere Betrachtung der außeritalienischen Verhältnisse unerlässlich ist, Denn es ist kein Zufall, dass sich gewisse Kreise in Italien, also wie die neureichen Kaufleute und so die Juristen, also diese Leute wie Petronio und der Acrisio, dass sich die alle mit der Ökonomik und natürlich, um es allgemein zu sagen, mit den moralphilosophischen Schriften des Aristoteles für diese Schriften interessiert haben, die gelesen und kopiert haben. Das waren eben nicht, Bruni war unakademisch geschrieben, unscholastisch, nicht? Das haben die irgendwo gespürt, dass man das lesen kann, verstehen kann und dass das irgendwo interessant ist für sie. Haus Hartmann Schlede war kein Nürnberger mit Ökonomik beschäftigt. Nein, ich kenne keinen. Und das ist meine, interessant. Hat mir nicht gefallen, er hat alles probiert. Nein. Alles. Es gibt also nichts, das er nicht kopiert. Also das war nein, der Schädel ist völlig uninteressant, das war ein Bibliomane. Ja. Was ihm in die Hand fiel, wurde gekauft, kopiert. Hermann hat es nicht kopiert, Nur Hartmann. Und bei Gossenbrot, das sind Vermutungen, dass, das kann ja auch Zufall sein, dass ihm mal der Traktat nicht in die Hand fiel, aber es ist in Deutschland ein erstaunlich, aus dem Bürgertum, ganz erstaunlich wenig Leute, die sich damit beschäftigen, die das, zumindest kennen wir es nicht, die das in ihren Bibliotheken stehen haben. Kein einzelner Kodex. Posso? Come no. Quello che lei ha detto sul fatto che nel commento soprattutto sì. Leonardo Bruni è attento a Firenze e ai fatti fiorentini, alla realtà economico-sociale fiorentina, è tanto più interessante perché, io devo confessare la mia colpa, quando ho studiato la discussione sulla povertà a Firenze nel 300, io ho notato che proprio nel 300 c'è un rovesciamento completo di posizioni. Sì. Si parte da Dante, che ancora apprezza la povertà francescana, la esalta, dice che è una grande cosa, via discorrendo. Si arriva a un contemporaneo di Dante, più giovane, Francesco da Barberino, che dice che sì, la povertà però è meglio la condizione modesta. Modesta. Vabbè, cioè noi non dobbiamo lasciarci prendere dalla cupidigia, la cupidigia fa male, rovina le famiglie, rovina la società, però è meglio avere una modesta condizione e sapersi contentare. Dopo pochi anni, credo una ventina, c'è invece la famosa canzone sulla povertà attribuita a Giotto, nella quale si dice chiaro e tondo, accidenti a tutto. Ma che povertà del diavolo! La ricchezza ci vuole, il denaro ci vuole, senza il denaro non si fa niente. Quindi noi dobbiamo pensare al denaro, a guadagnare. Voi direte che Cristo è nato povero. Ah sì, è vero che Cristo è nato povero. Però è nato povero semplicemente perché ha voluto darci l'esempio di non essere avidi. Sì. Passa ancora del tempo. E noi abbiamo, abbiamo una serie, un gruppetto di poesie che ancora una volta discutono il problema della povertà. Finché si arriva al De Religione di Coluccio Salutani, in cui il problema della povertà viene discusso, diciamolo pure in una maniera completamente, dal punto di vista della tradizione religiosa cristiana, in maniera completamente ridicola. Perché? Si parla della povertà per esortare un amico che si è fatto religioso e via discorrendo, ma di questa povertà si parla con esempi ricavati dall'antichità classica, dai testi classici, dal mondo antico, dimenticando che la povertà della religiosa ha delle radici ben diverse da Fabrizio e da altri personaggi dell'antichità che vengono discussi in quel momento. In realtà la sua lezione di oggi mi rende attento al fatto che il problema viene ripreso, perché nel commento di Leonardo Bruni lei mi dice che viene discusso proprio il problema della ricchezza in rapporto anche alla povertà religiosa, sì. E nello stesso tempo noi abbiamo poi i vari trattati della famiglia che riprendono sotto altra specie e da un punto di vista differente problemi analoghi. Cioè il commento di Leonardo Bruni si inserisce in pieno in una discussione intellettuale fiorentina, tanto più importante se noi pensiamo che contemporaneamente a Firenze c'è un forte movimento di fraticelli che difendono la povertà tradizionale di tipo francescano. Cioè, in realtà Leonardo Bruni finisce per inserirsi in un nodo di problemi profondamente legati alla realtà fiorentina. Questo potrebbe in parte spiegare il fatto che a un certo momento in altri gruppi sociali apparentemente analoghi, i mercanti, si diceva poco fa, di Norimberga per esempio, questo libro non sia stato recepito, perché certi problemi che Leonardo Bruni discute in quella sede possono non essere sentiti in un'altra sede. Quei problemi che sono discussi in seno alla società fiorentina possono essere problemi nonché di Norimberga, ma neanche né di Genova né di Milano. E quindi è un problema estremamente interessante. Ecco, adesso cosa lei pensa? Io ho messo molte sì, questioni sì, sul sì. tappeto. Naturalmente non pretendo che le debba discutere tutte, se però può aiutarci a chiarire questo nucleo sì. di problemi. In che modo il commento di Leonardo Bruni risponde a questa società e a queste esigenze fiorentine, e se queste esigenze fiorentine trovano o non rispondenza fuori di Firenze, perché allora potrebbe spiegare la lentezza della diffusione dell'opera di Leonardo Bruni. Forse. Sì. Dunque, volevo dire questo, che... Per me è lo stesso, preferite sentire in italiano magari... Se non le costa troppa stanchezza. Non importa, no, a me non importa. Allora, se per se forse se più un po' sì, i giovani amici italiani. Dunque, io ho accennato al problema della ricchezza in un'altra mia conferenza, perché penso che questo sia uno dei temi fondamentali del commento di Leonardo Bruni, facendo vedere che chi era Leonardo Bruni? Non era un poveraccio. Leonardo Bruni, lo sappiamo dal lavoro di Martinez, era tra i più ricchi personaggi di Firenze. E a chi ha dedicato questo trattato? Addirittura a un altro poveretto di Firenze. Cioè, i ricchi sono tra di loro. Tra di loro, basta dare uno sguardo alle lettere ufficiali di Coluccio Saldanha, che sono piene di riferimenti alla ricchezza, all'importanza che il commercio ha per Firenze. C'è addirittura, dice, la ricchezza è il fondamento della nostra società. Ora siamo a Firenze in condizioni determinate che altrove non si ripetono o non sono in ogni modo non sono le stesse. Per quanto riguarda la Germania ho dei dubbi, cioè volevo chiedere a persone che conoscono meglio di me la situazione tedesca, cioè il commerciante tedesco, alto commerciante tedesco di Norimberga, di Augsburg, era in grado di leggere il latino? No, direi in linea di massima no. E almeno le dirò subito che abbiamo avuto una discussione sul problema delle classi dirigenti mercantili a Braunlage. Sì. E la signorina, adesso non ricordo il nome in questo momento perché non mi ricordo niente, diceva che questa classe dirigente lei parlava soprattutto di Augsburg, di Colonia e in parte di Norimberga, è in sostanza una classe dirigente legata alla scrittura, alla impostazione in lingua tedesca. Diceva, io relata refero, ecco, non posso. Io non chiedere se non so niente di Colonia, anche se siamo. Sì, sì. Differenzierei per Norimberga. Cioè, i primi 50 anni del 400 sono una cosa, dal 1470 in avanti sono un'altra. Noi ci riferivamo soprattutto dalla fine del 300 alla prima metà del 400. Allora, su quel periodo non avrei dubbi, ma poi avrei tanti dubbi. Vabbè, dopo la seconda metà del 400, certamente. Ma è anche il periodo che interessa per la ricezione dell'economica. Il problema della ricezione dell'umanesimo tedesco va posto in termini di secondo 400. Sì, sì. Prima, e in questo periodo è il caso di parlarne, ecco. Grosso, insomma, la Norimberga della seconda metà del 400 ha il problema della ricezione del diritto romano, sì, certo, condotto avanti in una maniera che tutti sappiamo, insomma, c'è quel, per tutta la Baviera c'è un molto grosso articolo di Gelerten Rete, mi pare sia nella Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, dove abbiamo una quantità di grossi personaggi, insomma, oramai classe dirigente, grossi personaggi studiosi, dotti, ecco. Cioè, allora però si andrebbe al di là del 470, se capisco. Però siamo allora in quel momento in cui, come si sentiva stamattina, la Germania si interessa non solo alle opere, ma persino alla scrittura italiana. Sigismund Gottenburg è borgomastro nel 1458. Avrei gradito il riferimento a quest'articolo nella Zeitschrift. Purtroppo il mio spiraglio ce l'ho a Colonia. Lo troverà, basta. Guardi, è un articolo in nome dell'autore. Non lo so. L'indice, estando un allievo di... Liebrich, ja. Heinz Liebrich. Staatsarchivs in München. Ma ragazzi, che infama, è stato una borsista vostra lì, avete lo storico germano. No, che ha lavorato sui diretti. Che lavora sulle città marinare, sulle città dell'Ansa nel tardo 300 e 400. Sì, adesso lo troverò poi, no, perché ce l'ho a casa. Ma io volevo chiedere se ti di una cosa. Sono d'accordo per quanto riguarda i personaggi dei consigli, eccetera, i consiglieri, i doppi, ma il commerciante? Ivo, infatti, la famiglia Ivo. Sì. E io farei lo stesso ragionamento. Ivo prima del 1460, sì. Ivo dopo. Sì. Anche perché a un certo momento a Norimberga le famiglie patrizie operano la trasformazione per cui i dottori in legge possono entrare nel RAC di Norimberga. Sì. Io cito così un po' possibilmente, sono le pure vecchie. Sì. Da quel momento in poi c'è una serie di figli di famiglie patrizie che si impossessano, che fanno studi giuridici in Italia. Sì. E da quel momento la situazione è totalmente cambiata. Nel momento in cui il patrizio diventa dottore in legge, il patrizio che è anche commerciante, la situazione è completamente cambiata. Sì. Però andiamo verso il 1470. Sì, sì. 1455, 60, 65, 70. Perché poi da quelle stesse famiglie venivano fuori anche i grossi ecclesiastici. Sì. Non so, Cres, per esempio, prevosto di Norimberga, prevosto di San Flore. Prima di lui Sisto Stucca, anche prevosto di San Flore. Prima ancora di Sisto Stucca c'è Peter Knoll. Andiamo fin su, che ha tutti studiato in Italia. Poi arriviamo con Kuhnhof, che invece non ha studiato in Italia, ma a Praga. Ma è l'ultimo dei prevosti di San Flore che studiano a Praga. Gli altri studiano poi tutti in Italia. Tutti in Italia. C'è questo, l'ecclesiastico deve studiare il latino. Sì, ma sono le stesse famiglie. Beh. una famiglia uno può studiare, che so io, il latino, e oggi, che so io, l'inglese, non è detto che tutta la famiglia sia interessata alla civiltà. Ah no, ma un momento, ma quasi direi che momento a Norimberga da poeta in Schule sorge come scuola di elite, di indirizzo umanistico per la buona società. Però siamo molto tardi, eh? Eh sì, ma siamo molto tardi. Siamo sempre tardi. Siamo già dal 500, se non al 500. Siamo sempre tardi. Cioè abbiamo, no, mi pare che abbiamo chiarito una cosa che mi sembra piuttosto, scusate un attimo, perché abbiamo chiarito una cosa che mi sembra piuttosto importante. Cioè, quella situazione economico-sociale che il Leonardo Bruni incontra e per cui si muove a Firenze ed opera in Firenze nella prima parte del Cinquecento, in Germania noi l'abbiamo esattamente una cinquantina d'anni dopo, insomma, se non 40, più, se non 40 più, 50, se non 60 più. Anni dopo. No, l'abbiamo però perché l'umanesimo a 50, 60 anni dopo arriva in Germania. Più o meno tre generazioni dopo, ecco, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Due generazioni, almeno due generazioni. Da due a tre generazioni, sì, sì. Dopo si ripete lo stesso. Guardate che lentamente noi, senza fare delle periodizzazioni a priori, stiamo stabilendo dei rapporti comparativi cronologici. Perché, da quanto ci diceva il professor Buch ieri mattina, da quello che abbiamo sentito ieri dal dottor Silani, da quello che abbiamo sentito stamattina da Petrucci, ci stiamo accorgendo che vi è un umanesimo in Italia, vi è un umanesimo in Germania, ma fra i due umanesimi vi è uno scarto cronologico notevole. È uno scarto cronologico di cui forse bisognerà, prima che ci lasciamo, cercare di approfondire anche, se è possibile, qualche ragione. Proprio forse il professor Sottili, in questo che ha studiato la recensione delle opere dei nostri, io non dimentico la sua relazione di Padova, di Venezia, però che ha studiato la recensione di alcune opere di scrittori umanisti italiani in Germania, potrà aiutarci a chiarire anche questo punto, perché c'è ormai, lo abbiamo accettato, uno scarto cronologico. Però wollen wir hinzufügen hier, in dieses Bild passt auch hinein, was Sie gesagt haben über die Fürsten und über die hohe Geistlichkeit. Weil man's, bei denen findet man sie kaum. Sie haben gesagt, der Humanismus kommt eben viel später an die heran. Das ist sicher die eine Erklärung. Und die andere ist, dass Sie sich für diese Dinge eigentlich auch sehr wenig interessiert haben, noch weniger als die Kaufleute. Noi sappiamo poco, direi, per esempio io ho scelto l'esempio di Heidelberg perché con questo Matthias von Chemnitz eccetera è una cosa molto interessante in quanto il manoscritto è scritto da due mani, una senz'altro italiana e l'altra tedesca. Non sappiamo chi abbia scritto questo, se sia una cosa scritta, un manoscritto scritto in Italia o scritto durante il soggiorno di un tedesco in Italia o in Germania. Però bisogna prendere in considerazione una corte come quella di Heidelberg, naturalmente aveva sempre rapporti con l'Italia, c'erano gli ambasciatori, la gente che veniva, partiva. Insomma, si sapeva qualche cosa. Nonostante ciò, è molto tardi, questo 1468, tardi sì dal punto di vista dell'Italia e piuttosto presto visto dalla Germania, che noi conosciamo questa economica di Matthias von Chemnitz. Però non penso che ci sia un rapporto tra il Chemnitz, cioè un rapporto tra il principe elettore e questi manoscritti. Non credo che si sia interessato il principe elettore, che sta il Matthias Chemnitz. Mentre in altre corti addirittura zero, non si interessa. Poi volevo tornare all'argomento che ha ribadito lei, è vero che anche in Italia il gruppo di commercianti che avevano acquistato, glossato o addirittura copiato le cose, rimane ridotto a Firenze stesso. Sì, ma perché a Firenze, e qui è il punto su cui io un po' accennavo, Firenze è, che a me risulti, perché le cose che io so sono 5 e quelle che non so sono migliaia, ma a quel che risulta, Firenze è forse delle città, almeno in zona trecentesca, quattrocentesca, la città nella quale il problema ricchezza-povertà sì. è stato un problema di presa di coscienza. Sì. Cioè, mentre un mercante genovese guadagnava quanto il fiorentino, in qualche sì. caso più, quello veneziano sì. guadagnava quanto il fiorentino, e certamente di più, sì. però il problema, che cosa è questa mia ricchezza? Che valore ha? Che cosa, che giustificazione morale può avere? Sì. Questo problema è che io sappia, e sarei grato se qualcuno mi dicesse se ce ne sono sì, altri esempi, è presente in Firenze, sì, ma perché in Firenze c'è tutta una serie di problemi culturali e spirituali sì. che andrebbero approfonditi, e lo sono stati. C'è un articolo di Hans Baron, credo del 34-35, in Speculum, sì. e poi... Sì, ho ripreso io alcuni problemi, specialmente relativi a dei poeti. Sì. E poi c'è ora un articolo che riguarda la, diciamo così, sì. l'aiuto dato ai poveri di Charles de la Rancière. Sì. Però la presa di coscienza è soprattutto fiorentina. Sì. Perché? Perché in Firenze, tra l'altro, c'è una fortissima permanenza, silenziosa, ma non per questo non viva, del pauperismo francescano, perché uno dei centri del pauperismo francescano è Santa Croce, sì. come pauperismo francescano ortodosso, sì. ma a Firenze noi sappiamo che c'è, diffuso specialmente come fermento sociale, il pauperismo francescano franciscellesco. Non a caso, poco prima del tumulto dei Ciompi e dopo il tumulto dei Ciompi, se non ricordo male, ci sono delle norme le quali vietano che si faccia predicazione dei fraticelli in Firenze. Perché? Perché il problema della povertà è un problema preciso e vivo. E allora ecco che in Firenze nasce la necessità di, non diciamo, di giustificare questa povertà. Antonio Pucci, in 2 sonetti, da una parte va bene, prende in giro i domenicani e va bene, ma dall'altra prende in giro, attenti, non i francescani, come purtroppo qualche studioso di letteratura italiana che non conosce bene i termini della vita religiosa italiana dice, ma i fraticelli della povera vita, e parla di questi fraticelli della povera vita come degli ipocriti, i quali fingono di essere poveri, in realtà pensano a guadagnare, pensano ad avere denaro, e quando possono avere denaro sono tutti felici. Polemica contro questa povertà di tipo, diciamo così, rigorista. Mi spiego? Quindi è in Firenze che c'è una problematica di fronte alla quale gente ricca come il Bruni, o come era Giotto, o come un Cosimo dei Medici, sente il bisogno di dire, un momento, la ricchezza è produttrice di beni sociali, è produttrice di soddisfazione per chi è ricco, ha una sua giustificazione. Facciamola finita con l'ipocrisia del pauperismo. Ecco, a me, io sono completamente d'accordo con quanto lei dice, professor Manzelli, perché non bisogna, ne ho parlato in altra sede, cioè non bisogna dimenticare chi ha dato una risposta a questo problema. Non era un uomo qualunque, ma era il cancelliere fiorentino Leonardo Bruni, che fa vedere alla gente, perché Bruni esclude tutta la tradizione cristiana, non ne parla di San Tommaso, niente, di padre, niente, lui si riferisce esclusivamente a Aristotele, fa vedere, ecco, vedete, questa dice l'antichità, un filosofo antico ci insegna che la ricchezza è una cosa assolutamente positiva. E Perciò doveva avere una ripercussione vasta nell'ambiente intellettuale fiorentino. Però rimane un fatto che fuori Firenze non si trova. Infatti questo mi interessa. Ancora nel Paradiso degli Alberti, per esempio, adesso mi veniva in mente, si parla ancora di questi problemi. Sì, sì. Cioè è una città nella quale questo problema ha coscienza, fuori no. Sì. E qui naturalmente nasce dalle situazioni locali fiorentine che non abbiamo altrove. Noi questa opposizione religiosa di Firenze non c'è certamente a Genova, non c'è certamente a Venezia e non c'è in altre parti d'Italia. Quindi Firenze a un certo punto è paradigmatica non solo per l'aspetto culturale, ma anche per le forme che questo aspetto culturale assume. E non parliamo dei trattati della famiglia, perché sennò non la finiamo più, è vero, perché anche lì ci sarebbero dei problemi. Prego. La signorina era prima, se mi sbaglio. Se voleva dire prima a lui? No. Io volevo chiedere questo, cioè se non sbaglio, nell'economia di Aristotele c'è una condanna, c'è una classificazione della ricchezza, ma c'è una condanna dell'usura, cioè il denaro frutta altro denaro viene condannato, se non sbaglio, come credo si legge, no? No, non c'è. Non è qui, è in un'altra, è in altre opere. Sì, sì, non è qui. No, perché appunto se no volevo sapere come si consigliava questo. Guardi, bisogna dire, mettere in rilievo anche questo. Non è naturalmente anche nell'economica di Aristotele, nella tradizione di Bruni, non c'è una giustificazione senza limiti della ricchezza, ma il limite si pone lì dove l'acquisto dei denari fa male all'altro. Cioè lui lo dice in altri termini, dice patrimonium laudandum est si non nocet altri, l'amplificatio patrimoni sempre laudanda est nisi nocet altri, cioè c'è una sfrenata giustificazione, ma lui naturalmente dice la ricchezza è tomistico, un argomento tomistico, è un instrumentum virtutis, perché noi non guadagniamo questi soldi per avere i soldi, per accumulare questi soldi, ma questi soldi servono a determinati scopi, tra cui soddisfazione dei propri bisogni, dei bisogni individuali. E poi quello che c'è serve per lo Stato, per la Repubblica, lui dice per grandi imprese che facciamo, per queste cose servono i soldi, ma non servono come cosa in se stessa. Questo condannerebbe anche un Bruni, come lo dice nella sua risposta al suo amico Tommaso Campiadori, dice tu non mi hai capito bene, io non dico che è una cosa giusta accumulare soldi, acquistare, e poi magari lui fa un esempio, dice quello affitta le case bellissime e lui abita in un palazzo sordo, sarebbe una o beve il vino che si dice l'aceto e vendi il vino buono, cioè non è immorale o amorale. La posizione di Bruni è una posizione che ritorna all'origine di Aristotele, cioè un per adoperare le qualità, le doti umane. Prego. Due briciole. Primamente, credo che per quello che si riporta a al problema del ricchezza e povertà nel suo inquadramento sociale e politico. Non si deve affermare troppo presto che era Firenze soltanto che si trova confrontato con quello. Credo che questa è un'opinione che soffre un po', perché il Vero è stato assai rimasto dagli altri comuni, dalle altre repubbliche, e mi riferisco in maniera speciale ai studi recenti su Venezia, specialmente quel libro di Brian Pullen, che si riferisce in maniera molto determinata precisamente al problema che in una società cristiana, dove reggevano qualche diciamo pretese esigenze molto specifiche sul problema del denaro, acquisto povertà, eccetera. Lui mostra che era una problematica vivacissima e anche assai diversa di quella di Firenze, però per quello che si riferisce al problema del preso di coscienza da parte degli umanisti a Venezia, non posso dire di dire all'idea che c'è il di Francesco Barbaro che ha scritto De Re Uxoria, che dunque troviamo già nel 400 un umanista veneziano che si tratta di quello. E l'altro punto è che è una briciola, non so dove si mette nel discorso, però mi viene all'idea pure quel libro assai strano per lo studioso dell'umanesmo, per David Lutz, su Konrad Pöllinger. Sì. Intanto consigliere della città di Augsburgo e intanto uomo di lettere, intanto uomo precisamente deputato per gli affari economici di Augsburgo, non dà l'impressione di fare diciamo un ponte dai suoi interessi umanistici e i suoi affari con la città d'Augsburgo, col governo d'Augsburgo. Era precisamente la conclusione di Lutz in quel libro, che fra l'umanesimo di Interpolitica e gli affari di Stato il quale non si tondeva. Allora non so se... Per quello che lei diceva, forse c'è bisogno di un chiarimento. Non è che si sia detto che solo a Firenze ci sia questo problema. È evidente che se noi prendiamo allora gli scrittori di vita spirituale di tutta l'Italia, e possiamo dire di Francia o forse anche di Germania, il problema dei poveri e della ricchezza è un problema che c'è dovunque. Il problema che noi dicevamo è che vi è un dibattito, come dire, pubblico e continuato. Per circa 100-120 anni noi abbiamo l'emergere continuo di questo problema. Di questo problema è una discussione che in qualche modo affronta questo problema. Ecco, questo è un po' singolare di Firenze. Naturalmente ho detto anche prima che non è detto che sia l'unico caso, sarebbe molto interessante trovarne, se ce ne sono, degli altri analoghi per vedere come si dispongono diversamente. Ecco. Sì, e giustamente qui mi pare che per un governo, diciamo, come Roma, i due regni e Milano, non c'è caso, perché il problema della povertà e ricchezza in un principato sarà trattato diversamente. Certo. Però in una repubblica è giustamente... Perché c'è un'oligarchia. Ci troviamo di fronte di quell'opera meravigliosa di Hans Baron, che fa un discorso già da 1925 sull'emergere dell'umanesimo. Credo che si deve anche svelare le altre repubbliche prima che si fa di Firenze un caso unico. Guardi, l'altra repubblica che lei dice da rivelare potrebbe essere Siena, però dei trattati, delle discussioni, che io sappia, naturalmente il problema è sempre il sapere, ecco, che io sappia non esista. E anche cronisti senesi, non c'è questa vivacità di problemi che è un po' la caratteristica di Firenze. Può darsi che noi vediamo, perché è anche vero questo, che Firenze ha avuto, specialmente negli ultimi 30 anni, una tale massa di studiosi sui problemi del 300 e del 400, per cui tantissime cose che noi ignoravamo, oggi le sappiamo tranquillamente. E invece, purtroppo, per altre città, noi non l'abbiamo. Non l'abbiamo per Siena, non l'abbiamo, e sarebbe interessante, neanche per Venezia o per Genova, ecco. Perché l'altra città che bisognerebbe vedere è appunto Venezia, dove c'è un ceto oligarchico e dove certi problemi potrebbero emergere. Ecco, io, da documenti che ho visto per la fine del 300 e del primo 400, dovrei dire che i veneziani sono fierissimi del loro denaro. Nel momento in cui stanno per conquistare Padova da una parte e Verona dall'altra, sono fierissimi del loro denaro e sono decisi ad adoperarlo per procurarsi soldati a qualunque prezzo. E ci sono delle deliberazioni del Senato dove questa fierezza di avere gran denaro è una cosa diretta e non c'è mai il dubbio sul fatto se sia lecito o non adoperare il denaro. Vi dirò, è una cosa che io non potrò pubblicare mai perché tocca alle famiglie veronesi ancora oggi esistenti, però Venezia non esitò mai a pagare quelli che possiamo chiamare le quinte colonne o i traditori, non so come volete dire, a Padova e a Venezia e a Verona ha pagato, senza scrupoli, le famiglie che erano pronte a tradire la loro indipendenza per diventare veneziani. E non c'è il minimo scrupolo, vero? Non compare mai un dubbio. Sono anche nelle votazioni, le deliberazioni del Senato Veneto hanno le loro deliberazioni numeriche, votano 30 persone, 10 sono favorevoli, 30 contrari, 10 sono contrari, 30 favorevoli, eccetera. Bene, in quei casi lì le deliberazioni sono praticamente unanimi. Quando si tratta di assoldare capitani di ventura o di pagare per avere traditori, per avere gente insomma che ceda, non battono ciglio, spendono cifre per i tempi incredibili. Mai un problema di natura, come dire, come nel caso di Firenze, di cui un po' si parlava, mai problemi di natura morale. E siamo perfettamente agli anni di cui si parla a proposito del trattato di Leonardo Bruno. Quindi è però, vedete, un problema attraverso il discorso del professor Goldbrunner, la discussione che abbiamo fatto, emerge tutta l'importanza di questo trattato e il significato storico della sua diffusione. Per quanto lei ha detto a proposito di Poitina, non lo so. In ogni modo non c'è nessuna condanna o rifiuto della ricchezza, anzi c'è questa famosa lettera di Poitiner al arcivescovo di Milano in cui dice che mentre sto leggendo, che lui starebbe leggendo gli antichi autori perché non c'è altro da fare, e poi del resto dice io voglio raccomandarle quell'armatore che lavora benissimo e volete dargli ordinazioni, eccetera. Credo che il problema non sia studiato ancora abbastanza, ecco, ma non credo che ci sia un rifiuto della ricchezza. Poi, no, volevo dire soltanto sì, che l'abitudine di Portica, sì, di fronte a tali problemi, sì, che si emergevano in Augsburg, sì, in questi 30 anni, 30 anni dove lui, sì, sì, sì, la sua abitudine non fare sì, non pare essere stata formata dai suoi studi umanistici, così. Non dipende dai suoi studi umanistici. Non offro questo come posizione mia, ma di quello di tutti. Sì, sì. Che conosce meglio di noi di tutti e due la posizione di Poettinger, ma sarebbe anche da studiare in altri posti, insomma in Germania, come abbia influito una certa conoscenza, la conoscenza degli umanisti su questi problemi, non credo. Lei vorrebbe dire che non c'è umanesimo civile a Augsburg, vero? Come a Firenze. E questo è l'atteggiamento tipico fiorentino. Se lei dice che per Poettinger gli studi umanistici sono una cosa, la politica, l'economia un'altra cosa, nega l'umanesimo civile che esiste a Firenze, che non esisterebbe, io non lo so, a Augsburg, da Poettinger. Ma io non, forse lei lo conosce bene, non conosco affermazioni di Poettinger sia in uno sia in altro senso. Io ho fatto la. Va bene. Io ho fatto solo la deduzione perché questa lettera che fu trovata, una lettera del resto originale all'archivio di Stato di Milano, da Ludovic Bertello e pubblicata, dice: io sono vecchio, sto leggendo, non ricordo quali autori antichi, e poi del resto c'ho questo mio amico, lo nomina, dice questo è un produttore di una officina, fa armi, ve lo raccomando vivamente anche per la Spagna, eccetera, dategli delle ordinazioni. Insomma, lui pensa nello stesso tempo, pensa al momento materiale, pensa ai soldi, diciamo, perché se lui condannasse la ricchezza, no, non potrebbe parlare nello stesso tempo, perciò indirettamente abbiamo una prova che lui, anche lui è d'accordo che la ricchezza è una cosa positiva. Bene, io se siete, c'è ancora qualcuno che voleva dire? Perché se siete d'accordo direi che abbiamo approfittato della cortesia del professor